Zweiter Teil. A. Beantwortung der vom Richteramt 5 in Bern an die Sachverständigen gerichteten Fragen. Frage 1. Sind die Protokolle der Weisen von Zion, Klammer auf, wie sie oben näher bezeichnet sind, Klammer zu, eine Fälschung? Der in Klammern stehende Hinweis bezieht sich auf den Punkt Römisch 1 des Schreibens des Richteramtes vom 8. August 1934 an die Sachverständigen, welcher lautet: In einer von der Nationalen Front und der Heimatwehr am 13. Juni 1933 in Bern veranstalteten Kundgebung wurden die sogenannten zionistischen Protokolle, das Programm der Internationalen Geheimregierung, Hammer Verlag Leipzig, mit einem Vor- und Nachwort von Theodor Fritsch, 13. Auflage, 66. bis 75.000, 1933 angeboten. Antwort: Diese also bezeichneten Protokolle sind keine Fälschung. Das Titelblatt dieser Ausgabe trägt den Vermerk: aus dem Englischen übersetzt nach dem im Britischen Museum befindlichen Original. Da somit die Protokollausgabe des Hammer Verlages bloß eine Übersetzung einer englischen Protokollausgabe ist, die ihrerseits wieder auf dem russischen Werk des Nilus beruht, kann von einer Fälschung überhaupt nicht gesprochen werden. Es wäre denn, dass der deutsche Übersetzer absichtlich eine falsche Übersetzung geliefert hätte. Dies hat noch niemand zu behaupten gewagt. Ebenso liegt der Fall bei der Ausgabe Gottfrieds zur Beek, nur dass dieser unmittelbar aus dem russischen Text der Nilus-Ausgabe 1911 übersetzte, wie er selbst in seinem Vorworte erklärt. Die Frage kann daher nur dahin aufgefasst werden, ob anzunehmen ist, ob Professor Nilus, auf den alle anderssprachigen Ausgaben zurückgehen, die Protokolle gefälscht habe. Auch diese Frage ist mit Nein zu beantworten, weil auch Nilus nicht der Verfasser des Textes war, sondern ihn aus einer ihm übergebenen französischen Handschrift ins Russische übertrug. Dass Nilus als Fälscher nicht in Betracht kommen kann, haben die Zeugen Graf Duscheila, Sergio Svatikov und Paul Miljukov in der Oktoberverhandlung erklärt. Die Schrift selbst aber, die Professor Nilus verwendete, trägt keine Unterschrift, sie ist anonym, ihr Verfasser konnte bis heute nicht gefunden werden. Die vom Richter den Sachverständigen vorgelegte Frage kann nur auf dem Umwege über Gegenfragen beantwortet werden. Diese lauten: Gilt die Frage nach einer Fälschung der Autorschaft der Protokolle oder gilt sie deren Inhalte? Und dann: Gilt die Frage dem Protokolltexte, ihren in 24 Gruppen geteilten engeren Wortlaute, oder aber gegen den ganzen und so verschiedentlichen mit Vorworten und Kommentaren durchwobenen Ausgaben, die im Laufe von 3 Jahrzehnten in den verschiedenen Ländern und Sprachen erschienen sind? Diese Auseinanderhaltung allein schon zeigt, wie vorsichtig die Frage angepackt werden muss und das ganz besonders bei dem Buche, bei dem schon, dem Wesen der Dinge nach, der ursprüngliche Verfasser jedenfalls im Verborgenen bleiben wollte. Da es sich um eine anonyme Geheimschrift handelt, ist damit auch schon die Unmöglichkeit gegeben, über Echtheit oder Fälschung ein apodiktisches Urteil abzugeben. Denn so, wie bei den Protokollen, könnte man mit gleich geringer Aussicht auf eine rechtlich stichhaltige Entscheidung die Frage nach der Echtheit oder Fälschung etwa bei der Ilias des sagenhaften Homer oder beim Neuen Testamente, das angeblich von den Jüngern Christi niedergeschrieben worden ist, stellen. Die Materie kann für einen wissenschaftlichen, für einen theologischen Streit von Bedeutung sein. Rechtlich ist sie belanglos. Denn für das Recht gibt es im gegebenen Falle nur eine Tatsache. Ilias und das Neue Testament sind da. Sie sind die Grundlage von bedeutungsvollen Weltanschauungen, dichterischen Konzeptionen und religiösen Überzeugungen geworden. Auch für die Protokolle muss es rechtlich genügen, festzustellen, dass diese furchtbare Konzeption eines Welteroberungsplanes da ist und dass es für die Beurteilung des Prozessgegenstandes, ob Schundliteratur vorliege, nur von nebensächlicher Bedeutung sein kann, wenn es etwa gelänge, zweifellos festzustellen, dass der Autor sein Werk gefälscht habe. Wir, für uns, halten den Begriff, ein Verfasser könnte sein Werk fälschen, überhaupt für eine Contradictio in adjectivo. einen Widerspruch in sich selbst. Wir meinen also, dass die erste Frage des Gerichtes vor einem Richterforum gar nicht entschieden werden kann, denn sie könnte bloß Gegenstand einer literarischen oder wissenschaftlichen Kontroverse sein. Ganz besonders muss dies aber für den Fall einer Geheimschrift, und nur mit einer solchen haben wir es zu tun, gelten. Dies ist allgemeinen. Wollen wir aber nun ins Einzelne eingehen und auch noch die von uns gestellten alternativen Nebenfragen erörtern? Erstens, bezieht sich die Frage des Richters nach der Fälschung der Protokolle auf den oder die Verfasser des ursprünglichen Textes derselben? Dann ergeben sich folgende Gedanken. Jedem von uns wird bei einiger Überlegung klar werden, dass die Fälschung oder die Echtheit eines Buches wohl niemals nachgewiesen werden kann, sobald einmal der Verfasser durch Anonymität sein Werk verleugnet und hierbei einige notwendigen Maßnahmen trifft, die seine Urheberschaft verwischen. Das Buch ist ganz unabhängig von dem Autor einmal vorhanden, die darin zusammengetragenen Gedanken sind nicht mehr wegzuleugnen. Nur verheimlicht sich der Autor. Wie soll da überhaupt die Möglichkeit bestehen, die Fälschung zu behaupten oder sie abzuleugnen? Vom Plagiat wird später die Rede sein. In keiner der zahllosen, mir zu Gesicht gekommenen Ausgaben der Protokolle ist ein Urverfasser genannt. Überall finden wir bloß in den Vorworten, in den Kommentaren, die nicht vom Urverfasser stammen, mehr oder weniger glaubwürdig klingende, wissenschaftlich mehr oder weniger gut begründete hypothetische Vermutungen oder eigenmächtige Behauptungen über die Autorschaft. Es ist wie bei der Ilias und bei den Evangelien keine Rechtsfrage, sondern eine rein literarische Kontroverse. Nichts selbstverständlicher übrigens als diese zunehmende Unklarheit. Denn der wahre Verfasser konnte desto leichter im Verborgenen bleiben, je später man die Frage Fälschung oder Echtheit ernstlich aufwarf. Sind doch nach den einfachsten Gesetzen der Natur die meisten Personen, die greifbare Anhaltspunkte zur Ausfindigmachung des Vaters der Protokolle bieten konnten, in den letzten 35 Jahren verschieden. Wer kann heute einem 35 bis 40 Jahre lang anonym gebliebenen Autor nachforschen, noch dazu, wo die der Mittäterschaft Verdächtigen alles Interesse daran haben, die Spuren zu verwischen und auf falsche Fährten zu lenken? Da hätten sich die Kläger wohl bereits früher entschließen müssen, Klage zu führen, wenn es ihnen wirklich so sehr an der Wahrheitserforschung gelegen war. Hätte man gleich nach dem Entstehen des griechischen Heldengesanges nach dem Dichter geforscht oder gleich nach der Kompilierung der heiligen Bücher der Christenheit sich um den literarischen Ursprung dieser epochalen Werke bekümmert, man wüsste heute wahrlich Sicheres um die Autorschaft des Homer und der Apostel oder ihrer Nachfolger. Ich halte in der ganzen Angelegenheit den auffallenden Umstand für besonders wichtig, dass sich die Interessenten jahrzehntelang gegen diese angebliche Fälschung ernstlich nicht gerührt haben. Heute sind Achat Ha'am und Herzl, Nilus und Ratschkowski, Gottfried Zurbeek und Joan und so viele andere, die über die Protokolle ganz Genaues wussten, tot. Aber auch noch über die zeitlichen Schwierigkeiten hinaus ist doch das Forschen nach der Autorschaft der Protokolle wohl schon dadurch äußerst problematisch geworden, weil es sich hier nicht um ein Heldengedicht, das vom Mund zu Mund ging, nicht um eine göttliche Offenbarung, die jeder an sie Glaubende offen weiterzugeben sich für verpflichtet hielt, sondern um eine nicht nur anonym, sondern streng verborgen zu haltende Geheimschrift handelte, die für ganz wenige bestimmt war und schon ihrem Wortlaute nach die Grundlage einer teuflischen Weltverschwörung darstellt. Das ist wesentlich für die ganze Frage der Fälschung. Der oder die Verfasser konnten von allem Beginne an gar nicht wünschen, dass der Inhalt der Protokolle überhaupt über einen bestimmten engen Kreis von Verschwörern hinaus bekannt werde. An der Herstellungsstätte der Protokolle müsste es höchst naiv zugegangen sein, hätte man die Protokolle nicht mit dem strengsten Geheimnis umgeben, die Spuren des oder der Verfasser verwischt und vor allem dafür Sorge getragen, dass, geriete einmal das Geheimnis unglückseligerweise zur allgemeinen Kenntnis, mit dem Schlagwort Fälschung manipuliert werden könne. Gelingt es der klagenden Partei nicht, die Fiktion der Fälschung aufrechtzuerhalten, dann droht der seit Jahrhunderten angezettelten Verschwörung der Zusammenbruch, dessen Konsequenzen weit über das Ghetto hinwegreichen müssten. Für den unparteiischen Sachkundigen ergibt sich die Tatsache, das Buch ist in seiner ganzen Ungeheuerlichkeit uns allen bekannt. Die Tatsache, dass sein Autor unbekannt geblieben ist, bietet keinerlei Handhabe, auf eine Fälschung zu schließen. Zweitens bezieht sich die Frage des Richters nach der Fälschung der Protokolle auf den Inhalt der Protokolle, dann ist Folgendes festzustellen. Vergleicht man den Inhalt der Protokolle und die darin erläuterten Pläne mit den Weltgeschehnissen der letzten 30 Jahre, so sieht man deutlich, wie sehr sie mit der Wirklichkeit übereinstimmen und wie wenig sie bloße unschuldsvolle Prophezeiungen eines übelwollenden, aber hellseherischen Fälschers sein können. Das von mir in diesem Gutachten verwertete Material ergibt ein sonnenklares Bild der inneren Echtheit der Protokolle und ich stelle als Ergebnis fest, die erdrückende Fülle an Übereinstimmung zwischen Protokollen und Geschehnissen ist derart überwältigend, dass hier niemand von einer Fälschung sprechen kann. Drittens und schließlich bezieht sich die Frage des Richters nach der Fälschung der Protokolle auf die verschiedene Hypothesen enthaltenen Vorworte und Kommentare, zu den im Laufe von 3 Jahrzehnten bekanntlich in großer Zahl erschienenen Ausgaben der Protokolle. Soweit die Zeit, die mir zur Verfügung stand, es mir gestattet hat, einschlägiges Material zu beschaffen, sind die Protokolle zumindest in 16 Sprachen und in 19 Staaten in Druck gelegt worden. Ich selbst habe ungefähr 40 verschiedene Ausgaben in der Hand gehabt und durchgesehen. Die endgültige Zahl solcher Ausgaben mag um ein Vielfaches größer sein. Nichts ist selbstverständlicher, als dass diese Vorworte und Kommentare voneinander abweichen, ja sich widersprechen und die verschiedenartigsten Annahmen oder Behauptungen aufstellen, sind sie doch aus der Feder von Verfassern aus allen Ländern und erstrecken sich doch auch auf einen relativ sehr beträchtlichen Zeitraum und ein Thema, das angesichts der Heimlichkeit und der in politischer, wirtschaftlicher und ethischer Beziehung unzweifelhaft vorhandenen Gefährlichkeit der Materie bei jedem denkenden Kopfe brennendstes Interesse erwecken muss. Sind denn die Kommentare zur Ilias nicht alle verschieden und sollen sie deshalb etwa Fälschungen sein? Wird die Bibel nicht verschiedentlich kommentiert? Spricht man heute nicht statt von einem Jesajas, von einem Deutero-Jesajas oder sogar von einem Trito-Jesajas? Ja, ist nicht das Glaubensbekenntnis der römisch-katholischen, der evangelischen, der russisch-griechisch-orthodoxen und anderen christlichen Kirchen je aus einer anders gearteten Auslegung der allen Christen heiligen Bibel entstanden? Welcher Richter würde es wagen, davon Fälschung zu sprechen? Das Ergebnis zur dritten Unterfrage bleibt also, auch die Verschiedenartigkeit der Auffassungen der einzelnen Herausgeber über den Ursprung, über die Geschichte, über die Autorschaft, ja über die Zwecke der Protokolle, gibt gar keinen Anhaltspunkt dafür zu meinen, dass hier von einer Fälschung die Rede sein könne. Durch Beleuchtung der vom Gerichte gestellten ersten Frage von den verschiedensten Seiten her und durch den Nachweis, dass von keiner dieser Seiten betrachtet die Protokolle eine Fälschung sind, ja auch nur sein könnten, glaube ich, den vom Richter mir zu diesem Punkte erteilten Auftrag restlos Genüge geleistet zu haben. Der Sachverständige hat die Wahrheit zu suchen, damit der Richter Recht sprechen könne. Er kann es sich daher auch nicht versagen, im Dienste der Wahrheits- und Rechtssuchung an dieser Stelle zu erklären, dass die Frage, ob Fälschung oder Nichtfälschung für die Entscheidung über die erfolgte Strafanzeige kaum eine Bedeutung haben kann. Die Strafanzeige lautet auf Erkennung der Protokolle als Schundliteratur. In diese Kategorie von Schriften können sicherlich die verschiedensten Bücher fallen, ganz gleichgültig, ob sie eine Fälschung sind oder nicht. Die Protokolle sind, um mit Arthur Trebitsch zu sprechen, die echtesten, unverfälschtesten Äußerungen des die Weltherrschaft erstrebenden jüdischen Geistes. Zusammenfassend antworte ich daher: Erstens, Die Protokolle in der vom Hammer Verlag unter dem Titel »Zionistische Protokolle« veranstalteten Ausgabe können überhaupt keine Fälschung sein, da es sich um die Übersetzung eines fremden Werkes handelt. Zweitens, auch die dem ersten russischen Herausgeber zugekommene anonyme Schrift kann nicht als Fälschung bezeichnet werden, denn gefälscht wären die Protokolle nur dann, wenn das darin entwickelte Programm jüdischer Denkungsweise zuwiderliefe, wenn es ungerechtfertigt wäre, von einer Weltherrschaftssucht des jüdischen Volkes zu sprechen. Echt dagegen sind sie, wenn das Streben des Judentums, alle Völker nach und nach unter seine vorerst wirtschaftliche, später politische Oberleitung zu bringen, als Tatsache angenommen werden muss. Den Beweis nun, dass der Inhalt der Protokolle mit der jüdischen Denkungsweise und den politischen Absichten und Handlungen des jüdischen Volkes nicht im Widerspruch steht, glaube ich im Teil 1 meines Gutachtens in erschöpfender Weise erbracht zu haben. Frage 2. Sind die Protokolle der Weisen von Zion ein Plagiat? Antwort: Der Begriff des rechtlich strafbaren Plagiates, und nur mit einem solchen kann sich der Richter, also auch der Sachverständige, ernsthaft befassen, dürfte wohl erst dort einsetzen, wo die Verwendung fremden Materials, fremden Geistesgutes die Form eines tatsächlichen Diebstahls oder eines Betruges annimmt. Nach rechtlicher Definition liegt ein Plagiat dann vor, wenn ein Schriftsteller oder Künstler die Leistungen eines anderen für die seinigen ausgibt. Von einem Plagiate kann im rechtlichen Sinne nicht gesprochen werden, wenn es sich um Benutzung älterer Werke zur eigenen geistigen Anregung handelt. Literarische Plagiate solcher Art ergeben sich vor allem aus der Ausbeutung eines gegebenen, einmal irgendwo bereits verarbeiteten literarischen oder sonstigen Gedankenstoffes, der von Schriftstellern, Dichtern oder Künstlern früher einmal entdeckt oder ausgedacht worden war. Es liegt demnach allerdings, so oder so, eine Aneignung, eine Entlehnung fremden Stoffes vor, doch die Frage eigener Umarbeitung und Neubeseelung zu eigenem Zwecke rückt hierbei in die erste Reihe. Solche sogenannten literarischen Plagiate liegen zu Hunderten vor, ohne dass es irgendjemandem eingefallen wäre, darüber Prozesse anzuzetteln. Diese Art von Plagiate sind in jeder Literaturgeschichte aller Nationen nachzulesen, wo sie aufgezählt, erörtert und mit mehr oder minder aufdringlicher Schulgelehrsamkeit angeprangert werden. Unter dieser Art von Plagiatoren im literarischen, doch nicht im rechtlichen Sinne, welche die Gedanken anderer, Figuren, Situationen, ganze Szenen, geschilderte Episoden, ausgedachte Begebenheiten oder gar den halben Inhalt der Bücher von Autoren vorhergehender Generationen mit mehr oder weniger eigenen Fantasiezutaten ausgeplündert haben, gehören auch die gewaltigsten Geistesheroen aller Zeiten. Es ist niemandem eingefallen, diese vor ein Gericht zu ziehen. Wer die Muße hat, Spezialessays über die Frage des literarischen Plagiats zu lesen, wird zu seinem Erstaunen erfahren, dass man die ersten Klassiker, dass man Shakespeare, Julius Caesar, Goethe, Claviago, Rabelais, Gargantua, Stendhal, Haydn, Geschichte der italienischen Malerei, aber auch mindere, doch sehr populäre Grüßen wie Wedekind, Bismarck, Fritz von Unruh, Flügel der Nike, Anatole France, Gallio, Bourdet, La Prisonnière, De Annunzio, Pio chez l'Amour, Force chez Si, Force chez No, Meiering, Goldmachergeschichten und so viele andere unter den Schriftstellern und Dichtern findet, denen man größere oder kleinere Entlehnungen aus anderen Autoren nachweisen kann. Ja, Molière, der sich einmal eine ganze Szene aus Cyrano de Bergerac angeeignet hatte, äußerte zur Frage eines solchen Plagiates mit schroffer Unbekümmertheit: Ich nehme das Gute dort, wo ich es finde. Keinem vernünftigen Menschen ist es aber da eingefallen, ernsthaft von Plagiaten zu sprechen, diese Literaten des geistigen Diebstahls zu bezichtigen oder sie gar in ein Prozessverfahren hineinzuzerren. Erfolgt nun die Entlehnung des fremden Geistesgutes beim literarischen Plagiat nur aus dem Triebe heraus, eine Vorlage, eine Anregung für die eigene künstlerische Hochleistung zu finden, und ist daher hierbei das Verschweigen der Quelle keine unehrenhafte Handlung, So steht es beim strafrechtlich verfolgbaren Plagiate umgekehrt. Die Hoffnung des Plagiators dieser Art konzentriert sich auf den Wunsch, die fremde Vorlage des als Eigenproduktion vorgegebenen Werkes möge nicht entdeckt werden, weil sonst allzu klar zutage treten würde, dass das Kopieren der fremden Arbeit ohne irgendwelche innere künstlerische oder literarische Begründung, sondern bloß aus dem unmoralischen Triebe geschehen ist, sich unerlaubterweise mit fremden Federn zu schmücken. Es handelt sich da nicht mehr um zulässige Stoffquellenbenutzung, sondern um die Aneignung fremden geistigen Gutes mit der mehr oder weniger offenkundigen Absicht, daraus entweder für den literarischen Ruf oder für die Tasche unverdienten Nutzen zu ziehen. Es müssen also eigennützige, ehrsüchtige oder betrügerische Absichten vorliegen, um von einem wirklichen Plagiate sprechen zu können. Wenn der jüdische Literat Hoffmannsthal einmal geistreichelnd geschrieben hat, das literarische Plagiat sei eine Frage des Taktes, dann können wir dem hinzufügen, dass nur ein Plagiat mit selbstsüchtigen und ehrsüchtigen Zielen vor den Richter gehört. Obwohl ich im Teil 3 dieses Gutachtens zeige, dass ein großer Teil des Gedankeninhaltes der Protokolle in ungewöhnlich auffallender Weise mit jenem des Julischen Dialoges harmoniert, glaube ich doch nach dem Vorausgeschickten sagen zu müssen, dass die Protokolle kein Plagiat sind und das aus folgenden besonderen Erwägungen. Es ist durch nichts zu beweisen, dass der Verfasser der Protokolle mit der Verwertung der Dialoge eigennützige Zwecke verfolgte. Es ist durch nichts zu beweisen, dass der Verfasser der Protokolle die erfolgte Verwendung der Dialoge verheimlichen wollte. Im Gegenteil sprechen zwei Umstände gegen eine solche Annahme. Der auch in der Klageschrift angeführte Artikel der Times vom 18. August 1921 sagt: Wenn man den Text der Protokolle mit dem der Dialoge vergleicht, ist man betroffen durch die Abwesenheit irgendeines Versuches des Fälschers, seine Fälschung zu verdecken. Teile von Sätzen, manchmal ganze Sätze, sind identisch. Der Aufbau des Gedankens ist der gleiche. Es ist kein der Rede wert gemachter Versuch unternommen worden, die Einteilung der Dialoge zu ändern. Der Fälscher hat es vollständig unterlassen, seine Schuldigkeit gegenüber den Dialogen zu verbergen. Die Times widerspricht sich selbst, wenn sie einerseits den Verfasser einen Fälscher nennt, andererseits betont, dass der Verfasser seine Fälschung nicht verbergen wollte. Er hat die Verwertung der Dialoge ebenso wenig verheimlicht, als Maurice Joly die Verwertung des Fürstenspiegels. Nur ein scheinbarer Unterschied besteht zwischen dem Protokollverfasser und Joly. Letzterer nennt nämlich auf Seite 3 ganz offen den Fürstenspiegel und lässt Machiavell von diesem seinem Buche sprechen. Der Protokollverfasser dagegen nennt die Dialoge als die von ihm benutzte Unterlage nicht. Dies jedoch hat einen sehr einfachen Grund. Ich habe im ersten Teil, Kapitel 5, darauf aufmerksam gemacht, dass die Protokolle unvollständig sind. Insbesondere beweist der erste Satz des ersten Protokolles, dass bei Herstellung der Abschrift des Dokumentes die einleitenden Worte ausgelassen wurden. Der erste Satz lautet nämlich: Lassen wir also alles Gerede und Vergleiche beiseite. Somit fehlt dieses Gerede im heutigen Protokolltext im Unterschiede zu den Dialogen. Der gleiche Satz steht nämlich in den Dialogen, Seite 8, aber eben als Abschluss für die 7 Seiten umfassende Einleitung, in der der Fürstenspiegel genannt wird. Da nun der Protokollverfasser speziell gerade im ersten Protokoll die Ausführungen des ersten Dialoges fast wörtlich verwendete, die Verarbeitung der ersten 7 Seiten jedoch fehlt, muss mit zwingender Schlussfolgerung angenommen werden, dass er ebenso wie Joly seine Unterlage gleichfalls bekannt gab. Wir haben es bei den Protokollen mit einem Torso, einem verstümmelten Werke zu tun, dessen Einleitung fehlt, gerade der Teil, in welchem in den Dialogen das Buch, auf dem sie aufbauen, genannt ist. Der Beweis, dass der Protokollverfasser in diesem fehlenden Teil das Buch von Joly nicht nannte, dass er also plagiierte, ist unmöglich zu erbringen. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass er in diesem Teil das Buch von Joly nannte, somit nicht plagiieren wollte, ist eine außerordentlich große. Jolie ist 1878 gestorben. Die Protokolle erblickten 1897 das Licht der Welt. Da Jolie tot, der Protokollverfasser aber unbekannt ist, kann niemand mehr beweisen, ob nicht etwa der Protokollverfasser seinerzeit mit Jolie das Einvernehmen wegen der Umarbeitung der Dialoge in ein klarer gehaltenes Programm gepflogen hat. Jolie, Crémieux und ihr ganzer Personenkreis sind heute tot. Tot sind auch alle, die um die Entstehung der Protokolle wissen konnten oder mussten. Es ist vielleicht nicht unabsichtlich geschehen, dass das Judentum durch mehr als 35 Jahre den Vorwurf, die Protokolle verfasst zu haben, mit bloßem Leugnen oder offenkundig falschen Beweismitteln bekämpfte und erst jetzt, da alle wissenden Gegner dahin sind, den Prozess um die Echtheit der Protokolle aufnimmt. Heute, da die wahrscheinlichen persönlichen Beziehungen zwischen dem Protokollverfasser und Jolie bzw. seinen Freunden nicht mehr feststellbar sind, der Protokollverfasser selbst unbekannt ist und von seinem nicht mehr vorhandenen oder verheimlichten Werke nur eine unvollständige Übersetzung vorhanden ist, deren gerade für die Plagiatfrage wichtigster Teil die Einleitung fehlt, ist es unangebracht, von einem Plagiat, also von einem bewusst unternommenen literarischen Diebstahl, zu sprechen. Noch weit mehr als mit der Jolieschen Schrift stimmt der Inhalt der Protokolle einerseits mit dem geheimgehaltenen, aber im ersten Teil des Gutachtens genügend klar gezeichneten Weltmachtsbestrebungen und anderen Teils, und dies in geradezu verblüffender Weise, mit dem Weltgeschehen in Russland und in allen anderen Ländern des arisch-christlichen Kulturkreises überein. Will da jemand sagen, dass die Protokolle ein Plagiat am Welteroberungsplane des auserwählten Volkes sind, oder sind die Protokolle, die alles so wunderschön vorauswussten, etwa ein Plagiat an der Zukunft? Über all dies hinaus sind hier auch noch zwei besondere Erwägungen von einiger Bedeutung. A. Der rechtliche Vorwurf eines Plagiats steht nach der Gesetzgebung der meisten Länder wohl nur dem literarisch Bestohlenen oder seinen Erben, also im vorliegenden Falle den Erben von Maurice Jolie, zu. B. Bei den Protokollen kann es sich nicht um ein Plagiat handeln, weil dieselben nach all dem Gesagten nichts anderes sind als die Wiedergabe einer durch viele Jahrhunderte sich hinziehenden, dem Judentum oder doch einem maßgebenden Teil desselben eigentümlichen Weltanschauung. Die Auffassung des Judentums von seiner Auserwähltheit, von seiner messianischen Mission und von der Zulässigkeit aller erlaubten und unerlaubten Mittel, um die Krönung dieser Mission, das heißt die Herrschaft über alle Völker und über die Welt zu erlangen, ist eine Weltanschauung wie jeder andere, wenn auch nach den christlichen und arischen Moralbegriffen eine verwerfliche. Nun kann aber jedwede Weltanschauung, jede Religion, jede Theorie, ja jede Organisation nur auf dem Wege des Hinaustragens ihrer Idee in die hierzu geeignet befundenen Kreise, also nur auf dem Wege des immer und immer wiederholten Plagiats, in Wort und Schrift sich eine Zukunft sichern. Auch das Wort Gottes oder etwa die Lehre von den Strahlen und insbesondere jede Geheimlehre, also auch jene der Erringung der jüdischen Weltherrschaft, ist diesem Gesetze des ständigen Plagiats unterworfen. Man kann es also den Protokollen nicht verübeln, wenn sie sich bei ihrer Propaganda im Kreise der jüdischen Führer auch jener dem Zwecke dieser Propaganda durchaus angepassten Idee bedienen, die Jolie zusammengetragen hatte. Ich fasse zusammen. Für den das Recht suchenden und das Recht sprechenden Richter kann das Plagiat nicht vom literarischen, sondern ausschließlich nur vom rechtlichen Gesichtspunkte aus von irgendwelchem Interesse sein. Von diesem Gesichtspunkte aus aber sind die Protokolle nach dem Gesagten kein Plagiat. Auch hier, wie bei der Frage der Fälschung, muss außerdem gesagt werden, dass es dem Sachverständigen als Kenner der ganzen Materie sicher erscheint, dass die Frage, ob Plagiat oder nicht Plagiat, für die Entscheidung über die erfolgte Strafanzeige kaum eine Bedeutung haben kann. Die Strafanzeige lautet auf Erkennung der Protokolle als Schundliteratur. In diese Kategorie von Schriften können sicherlich die verschiedensten Bücher fallen, ganz gleichgültig, ob sie Plagiate oder Originale sind. Frage 3. Wenn ja, welches sind Ihre Quellen, welches Ihre Herkunft und Urheberschaft? Antwort: Die Beantwortung dieser Frage ergibt sich aus dem ersten Teil des Gutachtens. Ich wiederhole nur in übersichtlicher Kürze: Die Protokolle sind kein Plagiat. Sie sind die letzte Darstellung des jüdischen Weltherrschaftsprogramms, die in ihren Anfängen bereits im Toledaner Brief in Erscheinung trat, in ihren Hauptgedanken dem Manifeste Kremieux entspricht und in dem schon im vorigen Jahrhundert in den russischen Rabbinerkreisen im Umlauf gewesenen Geheimdokument enthalten ist. Eine Abschrift dieses Dokuments veröffentlichte 1900 der österreichische Abgeordnete Bresnowski. Schon viel früher war eine Abschrift dem Maurice Joly und dem Schriftsteller Goethe zugekommen. Joly benutzte das Dokument in seinen Dialogen 1864, Goethe verarbeitete es in seiner Friedhofsszene 1868. Der Protokollverfasser benutzte ausschließlich die Dialoge des Joly, nicht aber die Friedhofsszene des Goethe. Die Behauptungen sind ausführlich im ersten Teil, Kapitel 6, begründet. Durch Bestechung oder im Wege eines Diebstahls oder Verrates gelangten russische Kreise in den Besitz einer Abschrift der Geheimschrift, die 1901 von G. Budme, 1905 von S. A. Nilus veröffentlicht wurde. Frage 4. In welcher Beziehung stehen Sie zum Zionistischen Kongress in Basel 1897? Antwort: Sie stehen zu dem offiziellen Zionistischen Kongress in Basel 1897 und zu dessen offiziellem Programm in keiner Beziehung. Im ersten Teil, Kapitel 7, wurde nachgewiesen, dass die Protokolle das politische Programm des Symbolzionismus bzw. der Freimaurerei sind. Anlässlich des Zionistenkongresses 1897 tagten in Basel auch führende Freimaurer, die das Programm der Protokolle zum Beschluss erhoben. Für diese Behauptung glaube ich, in Kapitel 8 den Indizienbeweis erbracht zu haben. Frage 5. Fallen die Protokolle in literarischer Hinsicht unter den Begriff der Schundliteratur? Antwort: Der Begriff Schund und Schmutz ist in den einzelnen Gesetzgebungen ganz verschieden interpretiert und festgesetzt. Die einschlägigen Gesetzesbestimmungen sind für die Regel das, was man einen Kautschukparagraphen nennt, das heißt, das Gesetz ist so unklar, so weit umfassend, so vage gefasst, dass es eigentlich dem Richter gänzlich anheimgestellt wird, was er für Schund und Schmutz in der Literatur hält und was nicht. In dem gegebenen Falle haben wir uns nach Artikel 14 des Berner Gesetzes über das Lichtspielwesen und Maßnahmen gegen die Schundliteratur zu halten. Dieser setzt Folgendes fest: Verboten sind die Drucklegung, der Verlag, die Feilhaltung, der Verkauf, die entgeltliche Ausleihe, die öffentliche Ausstellung und Anpreisung sowie jedes andere in Verkehr bringen von Schundliteratur, insbesondere von Schriftwerken, deren Form und Inhalt geeignet sind, zur Begehung von Verbrechen anzureizen oder Anleitung zu geben, die Sittlichkeit zu gefährden, das Schamgefühl gräblich zu verletzen, eine verheerende Wirkung auszuüben oder sonst wie groben Anstoß zu erregen. Das Verbot trifft Bücher, Schriften, Drucksachen, Lieder, Abbildungen, Plakate, Inserate und andere gedruckte oder bildliche Darstellungen. Es ist klar, dass in dieser geradezu weitmaschig zu nennenden Textierung bei einem verständnislosen Richter ein Gutteil der Weltliteratur unter diesen Artikel 14 fallen könnte. Die Schriften von Rousseau und Voltaire, von Engels, Marx, Lasalle, Bakunin, Adler, Kautsky, Trotzki könnten bei wortwörtlicher Interpretierung schließlich auch dem Artikel 14 verfallen. Oder die Bilder von Franz Rezniczek, De Beirus, Stefan Groß und erst recht die schlüpfrigen Geschichten von Tausend und eine Nacht von Boccaccio, Börne, Heine, Zola, Wedekind, Prevost, Margarete und Arthur Schnitzler. Und gehören hier nicht auch die jüdischen Musikheroen Leo Fall, Kalman Kohn, Oskar Strauss und die vielen anderen, die die herrlichen Lieder des Wiener Waldes und das Seelenleben des Wiener Mädels für die ganze Erde verkitschten und in schlüpfrigen Operetten verschandeln? Aber all die Dinge der sozialrevolutionären Schriftsteller, der schamlosen Künstler, der Ästhetliteraten, der Jazz und Walzer aus dem Handgelenk fabrizierenden und jedes innere Musikgefühl ertötenden Komponisten sind ja hier in der Schweiz in jeder besseren Buchhandlung frei zu haben. Der Jude Marx darf mit seinen Theorien eine verrohende Wirkung ausüben, der Jude Trotzki darf zur Begehung von Verbrechen anreizen, der Jude Groß darf das Schamgefühl gröblich verletzen, der Jude Schnitzler darf Anleitung geben, die Sittlichkeit zu gefährden, der Jude Leo Fall darf durch seine schmalzig demoralisierenden Operettenschlager Anstoß erregen. Wenn aber Arier und Christen durch Aufdeckung und Verbreitung einer gefährlichen Geheimschrift ihre Volksrasse und Religionsgenossen aus reinsten idealen Gefühlen heraus vor den fürchterlichen Konsequenzen der auf Jahrhunderte zurückgreifenden, getarnten, also umso mehr Verderbnis bringenden Gefahr einer hoffnungslosen Versklavung durch die unterirdische Internationale warnen, dann soll das Schundliteratur sein? Jedem Unbefangenen muss ein solches zweifaches Maß unfassbar erscheinen. Es sei denn, wir geben zu, dass die Kulturwelt der 600 Millionen Arier und Christen, der ihr schnurstracks zuwiderlaufenden Weltanschauung einer verschwindend kleinen und bloß gut organisierten Verschwörergilde geopfert werden muss. Wenn ich also demoralisiere, gegen die Gesellschaftsordnung hetze, Ethik, Treu und Glauben zersetze, und mit von unseren Vätern überkommenen künstlerischen und ästhetischen Empfinden Schindluder treibe, dann wäre es nicht Schund und Schmutz. Wenn ich aber auf die bösen Folgen einer von weiter Hand her heimlich vorbereiteten Verschwörung warnend und ermahnend hinweise, dann wäre es Schund und Schmutz. Wenn ich die bestehende Weltordnung durch rechtzeitige Aufdeckung eines infernalischen Komplottes rette, ist die Konspirationsbande oder bin ich strafbar? Sind wir schon so weit gesunken, dass wir Recht und Unrecht nicht mehr unterscheiden können? Gehen wir aber nun in die Einzelheiten ein. Zuerst muss festgestellt werden, dass der Gegenstand des Prozesses nur das vom Hammer Verlag in Leipzig herausgegebene Buch »Die zionistischen Protokolle – Das Programm der Internationalen Geheimregierung« 13. Auflage 1933 ist. Das Buch setzt sich aus 4 Teilen zusammen. Erstens Vorwort, gefertigt von T.H. Fritsch. Zweitens zur Einführung, gefertigt von T.H. Fritsch. Drittens die Protokolle der gelehrten Ältesten von Zion. Das ist der Protokolltext, übersetzt aus der englischen Ausgabe. Der Übersetzer ist nicht genannt. Zweitens Schlusswort, gefertigt von T.H. Fritsch. Es sind somit der Protokolltext und die verschiedenen Ausführungen von Fritsch auseinanderzuhalten. A. Ich behandle vorerst den Protokolltext. Die Klageschrift des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes und der Kulturgemeinde Bern vom 26. Juni 1933 unterscheidet nicht zwischen dem Protokolltext und dem Beiwerk von Fritsch. Sie spricht nur allgemein von Verleumdungen, die das Buch enthält, ohne irgendeine Begründung dafür zu geben. Die Ergänzungsauflage vom 31. August 1933 sagt, ganz abgesehen davon, dass diese Schrift eine Fälschung bedeutet und von gewissen Leuten dazu verwendet wird, um die breitesten Volksmassen gegen die Juden aufzuhetzen, enthält sie auch die perfidesten Anschuldigungen gegen das Judentum. Wenn auf Seite 29 zu lesen ist, dass die Untergrundbahnen von den Juden angelegt seien, um in einem gewissen Zeitpunkt die Hauptstädte in die Luft zu sprengen, mit allen ihren Organisationen und Archiven, als wenn dabei die Juden nicht zugrunde gingen, so fasst man sich unwillkürlich an den Kopf und fragt sich, ob es möglich sei, dass ein kultivierter Mensch überhaupt so etwas glauben könne. Das ist der einzige Satz aus den Protokollen, den die Klägerschaft zur Begründung des Begriffes Schundliteratur anführt, und dieser einzige Satz ist falsch zitiert. Der betreffende Absatz 14 des 9. Protokolles lautet vielmehr in der Hammer-Ausgabe: Es besteht nun die Gefahr, dass die Goyim mit bewaffneter Hand gegen uns aufstehen, wenn sie vor der Zeit erraten, was vor sich geht. Aber in den westlichen Staaten haben wir dagegen ein Mittel so furchtbarer Art in der Hand, dass auch die tapfersten Herzen davor erbeben werden. die Untergrundbahnen in den Großstädten. Diese unterirdischen Gänge werden, bevor die Zeit gekommen ist, unter allen Umständen gegraben sein. Und so besteht die Möglichkeit, von hier aus die Hauptstädte mit allen ihren Organisationen und Archiven in die Luft zu sprengen. Der Klägerschaft scheint der Fall der Untergrundbahnen von besonderer Wichtigkeit zu sein. Denn nicht nur, dass dieser Fall das einzige Beweismittel aus dem Protokolltexte ist, auf das die Klägerschaft die Klage stützt, wird der Fall auch zum Gegenstand einer besonderen Frage, B8, gemacht. Ich muss bitten, sich mit meiner Beantwortung dieser Frage vertraut zu machen. Ebenso wie es Segel versucht hat, zu diesem Punkte der Protokolle mit falschen Behauptungen Stellung zu nehmen, verschiebt die Klägerschaft den Text. Denn es ist dort nicht, wie die Klägerschaft behauptet, zu lesen, dass die Untergrundbahnen von den Juden angelegt seien, um die Städte in die Luft zu sprengen, sondern nur, dass die zur gegebenen Zeit vorhandenen Untergrundbahnen für Attentate verwendet werden sollen. Auch die Einwendung der Klägerschaft, dass bei einem solchen Attentate auch Juden zugrunde gehen würden, tut dar, mit welchen Mitteln gekämpft wird. Denn im Protokoll 3.14 heißt es laut Hammer-Ausgabe: Der Augenblick des Angriffes wird uns bekannt sein und wir werden Maßnahmen treffen, um uns zu schützen. Nur die dem Judentum insbesondere in den letzten 100 Jahren gelungene Irreführung und Verblendung der Völker kann es erklären, dass die jüdische Klägerschaft es in diesem Prozesse wagt, ihre Klage auf Ausführungen zu stützen, die nur ein beurteilungsunfähiges Gericht voraussetzen. In dieser Beziehung sagt geradezu wunderbarerweise Protokoll 2.2: Die Intelligenzschicht der Nichtjuden wird auf ihre Kenntnisse stolz sein und sie so bewerten, wie ihnen unsere Vertreter in der Absicht vormachen, ihren Geist in die Richtung, die für uns nötig ist, zu leiten. Die Klägerschaft bemüht sich also nicht, den bedeutungsvollen Inhalt der Protokolle zu widerlegen, sondern sie hebt nur einen Einzelfall heraus und bringt diesen außerdem im Sinne des Protokolls 2.2 entstellt vor. Der Satz von den Untergrundbahnen ist lange nicht das Ärgste, was in den Protokollen steht, und nicht ärger, als das jüdische Volk schon im alten Rom durch die Anzettelung der Christenverfolgungen und in neuester Zeit durch Veranstaltung blutiger Christenverfolgungen in Ungarn zur Zeit der Rätediktatur der Juden Béla Kun und Tibor Samueli sowie in Russland angerichtet hat. Und wenn es heute wirklich zur Sprengung der Untergrundbahnen in den Hauptstädten aller Länder der Erde käme, so würden kaum so viele Millionen Menschen zugrunde gehen, als unter jüdischer Leitung in Russland erschossen, zu Tode gemartert oder durch Hungersnöte vernichtet wurden. Der Gedanke ist übrigens etwas prahlerisch und utopisch ausgedrückt. So einfach ist es nicht, eine Hauptstadt mit allen Archiven und Organisationen in die Luft zu sprengen. Pionier oder Meneur war der Verfasser jedenfalls nicht. Allerdings hat sich ein auf gleichen Gedanken beruhendes Ereignis bereits ereignet, die Sprengung der Kathedrale in Sofia. Wenn vom moralischen Gesichtspunkte aus irgendein Volk nicht berechtigt ist, über Verfolgung zu klagen, so ist es das jüdische Volk, seitdem in den vergangenen Jahrzehnten in allen Staaten nach und nach die Emanzipation durchgeführt worden war. Es ist eine außerordentliche Verwegenheit, wenn Vertreter des jüdischen Volkes die Protokolle als Schundschrift hinstellen wollen, obwohl gerade aus diesem Volke die ärgsten Volksverhetzer, blutigsten Revolutionshelden und grausamsten Massenmörder hervorgingen. Ebenso ist es eine Kühnheit, wenn gerade Vertreter des jüdischen Volkes eine Klage wegen Schundliteratur erheben, obwohl es kein Volk auf Erden gab und gibt, das so viele Schriftwerke verfasste und verbreitete, deren Form und Inhalt geeignet sind, zur Begehung von Verbrechen anzureizen oder Anleitung zu geben, die Sittlichkeit zu gefährden, das Schamgefühl zu verletzen, eine verrohende Wirkung auszuüben oder sonst wie groben Anstoß zu erregen, als allein das jüdische Volk. Es gibt keine Religion, deren Schriften solche mit dem Moralempfinden jedes anderen Volkes in Widerspruch stehenden Grundsätze und solche Obszönitäten enthält, als der von rund 2500 Rabbinern im Laufe von mehreren hundert Jahren geschriebene Talmud und der aus ihm hervorgegangene Schulchan Aruch, das heute geltende Religionsgesetzbuch der Juden. Ich sehe davon ab, hier Zitate anzuführen, verweise aber auf 4 neuere, vom Judentum bisher nicht widerlegte Werke. Dr. Erich Bischoff, das Buch vom Schulchan Aruch, Leipzig 1929, Hammer Verlag. Dr. Erich Bischoff, das Blut in jüdischem Schrifttum und Brauch, Leipzig, Verlag Poist. A. Rosenberg, Unmoral im Talmud, München 1920. Alfons Lutschensky, Der Talmud in nichtjüdischer Beleuchtung, Budapest 1931. In dem zweitgenannten Werke führt Dr. Bischoff eine Anzahl von Talmud-Zitaten an, die derart unanständige Einzelheiten enthalten, dass Bischoff sich veranlasst sah, den Text in lateinischer Sprache zu veröffentlichen. Lutschenskys Werk besteht aus 6 Heften mit rund 400 Talmud-Zitaten. Mit dem Schicksal dieses Werkes will ich mich kurz beschäftigen. Lutschensky teilt im Vorworte mit, dass er anlässlich der früheren Ausgabe im Jahre 1923 wegen Verbrechens gegen die Sittlichkeit angeklagt wurde. Ganz so wie der Hammer Verlag bezüglich der Protokolle beabsichtigte auch Lutschensky nicht, Schundliteratur behufs Hetze gegen die Juden zu veröffentlichen, sondern er sagt: Ich habe die Öffentlichkeit nur darüber aufklären wollen, dass sie jenen Lügnern nicht Glauben schenke, die behaupten, dass der Talmud ebenso ein heiliges Buch sei wie das Evangelium. Er wurde freigesprochen. In der Urteilsbegründung heißt es: Das königliche Gericht hat festgestellt, dass die in der Talmud-Übersetzung des Alfons Lutschensky enthaltenen Abscheulichkeiten im Talmud ohne Ausnahme auffindbar sind. Seine Übersetzung ist präzis. In der Folge erhielt der Verfasser von Juden offene Karten mit frechen Schmähungen, worauf er sie auf Ehrenbeleidigung klagte. Die betreffenden Juden wurden zu Geldstrafen verurteilt. Interessant ist das Gutachten des als Gerichtssachverständiger vernommenen Orientalisten Universitätsprofessor Dr. Michael Kmosko in Budapest, welcher erklärte: Auf die erste Frage des Gerichtes, ob die von Lutschensky herausgegebene Talmud-Übersetzung dem Originaltexte des Talmud entspricht, muss ich mit einem ausgesprochenen Ja antworten. Die Gemara stellt sich im Prinzip auf den Standpunkt, dass die Nichtjuden keine Menschen sind, sondern Tiere. Vor einem jüdischen Richter wird der Nichtjude nach einem viel strengeren Recht beurteilt als der Jude. Wir finden auch solche Meinungen, wonach die Ausraubung, Übervorteilung der Nichtjuden eine erlaubte Sache sei. Was jene Frage anbelangt, ob der Talmud das Christentum erwähnt, so steht so viel unbedingt fest, dass im Talmud an mehreren Stellen von Jesus die Rede ist und dass die im Talmud enthaltenen, auf die Person von Jesus sich beziehenden Schmähungen auch bei einigen heiligen Vätern wie Origenes, Epiphanes, Johannes Damaszenus erwähnt werden. Und in neuester Zeit haben es selbst die meisten jüdischen Autoren eingestanden, dass jene Talmudstellen, in welchen von Jesus die Rede ist, nur auf den Heiland bezogen werden können. Auf die zweite Frage muss ich somit anführen, dass im Talmud die gegen die Nichtjuden gerichteten feindlichen Äußerungen so häufig vorkommen, dass über ihren Sinn gar nicht disputiert werden kann. Ich bin in der Lage, dem Gerichte zahllose Stellen aus dem Talmud und den Schulchan Aruch vorzulegen, bei denen auch ein abgehärteter Mann empört sein muss. Stellen, die ganz im Sinne des Paragraphen 14 des Schweizerischen Gesetzes betreffend Schundliteratur geeignet sind, zu Verbrechen anzureizen, die Sittlichkeit zu gefährden und das Schamgefühl gröblich zu verletzen. Solange nicht diese Schriften, nach denen übrigens in jüdischen Anstalten Unterricht erteilt wird, nach den Bestimmungen dieses Gesetzes behandelt werden, erscheint es mir verkehrt, die Protokolle für eine Schundschrift zu erklären, die nur aus dem talmudischen Geiste der Überheblichkeit, Auserwähltheit und gehässigen Missachtung nichtjüdischer Menschen geboren wurden und durch deren Veröffentlichung nichts anderes bezweckt wird, als die christliche Menschheit vor den Plänen ihres geheimen, aber erbitterndsten Feindes zu warnen. Ich überspringe Jahrhunderte und verweise auf das jüdische Schrifttum der Gegenwart, das zahllose Beweise dafür liefert, in welch zynischer Weise die jüdischen Literaten insbesondere das deutsche Volk mit Schmutzerzeugnissen geradezu überschüttet haben. Eine lehrreiche Zusammenstellung bietet die Broschüre »Kulturbolschewismus«, Sonderdruck aus dem sechsbändigen Nachschlagewerk Sigilla Veri, U-Bodung Verlag, Erfurt 1934. Würde es aber auch für literarischen Schmutz und Schund einen Nobelpreis geben, so hätte ihm das Drama des deutschen Juden Karl Einstein, Die schlimme Botschaft, Ernst Rowohlt Verlag, Berlin 1921, verdient. In 20 Szenen spielt sich darin die Gefangennahme und Kreuzigung Jesu Christi ab. Die Kreuzigung selbst wird von einem jüdischen Unternehmen gefilmt. Ich zitiere einige Szenen aus dem unappetitlichen Buche. Fünfte Szene, Jesus und zwei Juden, Seite 18. Erster Jude, ich bin ihr Freund, zweifellos, ich verkehre ja noch mit ihnen. Zweiter Jude, ich bin ihr Freund, zweifellos, ich höre ja noch ihren Ausführungen zu. Erster Jude, ich bin ihr Freund, darum reiße ich ihnen das Hemd herunter, Armut der anderen ist zu fördern. Zweiter Jude wirft Jesus zu Boden und reißt ihm die Sandalen ab. Die Armen sind unfähig zu besitzen, da sie infolge Schwachheit Besitz nicht zu wahren vermögen. Auf diesen Sandalen wird meine Tochter Inijinski tanzen. Auf den Rabbi-Sandalen einen Stepp. Das muss im Programm stehen. Erster Jude, in Jesi-Hemd wird meine Frau sich zu Bett legen, sie wird Furore machen, alle Weiber werden Jesi-Hemdenschnitt bei ihr verlangen. 13. Szene, das gute Geschäft, Seite 37. Erster Händler zu Maria, verkaufe uns das Kreuz deines Jungen, wir zahlen die höchsten Preise. Zweiter Händler, hinter uns steht ein Weltkonsortium. Maria, das Kreuz, das mein Sohn beblutet, woran mein Sohn verendet? Erster Händler, da ist doch nichts dabei. Sei froh, wenn es nicht fault oder Landstreicher es zu Kienholz machen. Du gibst uns das Kreuz oder wir zeigen dich an. Zweiter Händler, hast du nicht am Beispiel deines Bankert genug? Maria, mein Gott, tu mit mir, was du willst. Erster Händler, also, du hast dich verpflichtet, uns das Kreuz zu geben. 14. Szene. Die fünf Nägel, Seite 38. Buchmacher. Geduld, noch werden Wetten angenommen, beim wievielten Nagel der Tod eintritt. Bürger, ist ja doch Schwindel, zuletzt wird er begnadigt und wir sind die Hereingefallenen. Börsianer. Die Festigung der Börse fordert unter allen Umständen den Tod Jesi. Damit findet die Beißenkonjunktur den gewünschten Abschluss. Pissi Puck, der Filmstar. Ich muss ganz nahe sehen, die Zuckungen sehen. Kunst geht vor allem. Direktor. Also heute Nacht wird gezuckt. Der Fotograf der Illustration ist bestellt. Pissi am Kreuz oder Jesus wird in Anwesenheit unseres eleganten Filmstars Pissi Puck gekreuzigt. Kostüm von Poiré, Hut von Pecheur. Bürger, auf Jesus zeigend, verkommen sieht dieser Mensch aus, eine gemeine Verbrecherphysiognomie. Frau, dem steht es auf der Stirn geschrieben. Magdalena, er wankt. Bürger, der ist ja besoffen. Man hört dumpfe Schläge. Auf, du Schwein, hoch mit dem Kerl. Buchmacher, in 10 Minuten wird der Totalisator geschlossen, Wetten werden nur noch 5 Minuten angenommen. 15. Szene, 2 Magister, Seite 44. Erster Magister, meine Herren, ein Diluvialinsekt. Zweiter Magister, wir werden der Hinrichtung beiwohnen, um also die Veränderung der linken Hodensackdrüse bei sterbenden männlichen Individuen zu beobachten. Man könnte ihm da oben gleich eine Wassermanche machen. Sicher ein Syphilitiker. Messen Sie genau, meine Herren. Blutprobe nicht vergessen. Dieses degenerierte Exemplar muss frisch und intakt in meine Anatomie. 17. Szene, der Händler im Auto vor dem Kreuz, Seite 51. Händler, schließlich ein ganz interessantes Subjekt. Zweiter Händler, aber nix für unsere Leute. Ein mieser Bocher. wenn's nur kein Jude wäre. Pissi Puck, eigentlich ist das Thema expressionistisch. Allerdings die Maria markiert schlecht. Zu Maria, liebe Frau, Sie müssten das doch so machen. Mehr Verzweiflung, negerhafter. Erster Händler, Pissi, du machst es besser als die Mutter Gottes, viel besser. Kinder, der Kerl, wie hieß er? Jesus? Der markiert. Junge Frau, gehen Sie aus dem Film raus. Pissi macht es besser. Maria, lassen Sie mich bitte bei meinem Sohn. Erster Händler, top, geben wir ihr ein Stipendium von 50 €. Ich bin großzügig. Zweiter Händler, warum gratis? Kann bei uns das Geschäft aufwaschen. Der Gekreuzigte stemmt sich mit den Fingerspitzen, Zehen und Kopf gegen das Kreuz. Sein Fleisch bricht, er reißt brüllend sich vom Kreuz. Journalisten stürzen geschäftsmäßig mit unterernährter Gier nach Vermischtem auf ihn zu. Manager zu Jesus, überlassen Sie mir Ihre Memoiren. Ich zahle Ihnen 5 Auflagen im Voraus und 15% vom Ladenpreis. Jesus stöhnt, 100%. Manager, selbst unsere Feldherren begnügen sich mit 30%. Jesus, 100%. Manager, blöd geworden. So geht das durch 20 Szenen, ohne Unterlass. So stellt ein jüdischer Schriftsteller die dem Christentum heilige Passion dar und ein Verleger findet sich, der diesen Code vertreibt. Aber nicht genug an dem. Der sogenannte deutsche Schriftsteller, der Jude Arnold Zweig, schildert in seinem neuen Buche Bilanz der deutschen Judenheit 1933, Querido Verlag Amsterdam 1934, die angeblich so hohen Verdienste der Juden am deutschen Volke und schreibt auf Seite 262, erwähnen wir jetzt noch jenen Schriftsteller Karl Einstein, dessen unbestreitbares Verdienst es ist, die Bedeutung der exotischen Plastik und ihre Schönheit entdeckt und beschrieben zu haben. Es ist hier nicht am Platze von Politik zu sprechen. Ich kann aber eine Frage nicht unterdrücken. Welcher moralisch und rechtlich denkende Mensch kann es dem deutschen Volke verübeln, wenn es sich gegen die Träger und Verbreiter solcher Anschauungen endlich empörte? Diese jüdischen Gemeinheiten sind umso schlimmer, da sie keine Einzelerscheinungen sind. Ahasvers fröhliches Wanderlied hat es verraten, dass Plan in dieser Verhöhnungs- und Zersetzungsarbeit liegt. Das Lied ist veröffentlicht in der zu den Akten gereichten Broschüre Kulturbolschewismus U. Bodung Verlag. Ich kann mich darum darauf beschränken, hier nur den Schluss zu zitieren. Doch ich bin ein kluger Taster und ich reize eure Laster zu höchst eigener Erbauung. Also treibe ich die Spiele meines reifen Übermutes, sonderbare, sehr subtile, letzte euch verhüllte Ziele meines Asiatenblutes. Von Paul Meyer Heidelberg in der Berliner Wochenschrift Die Aktion, Berlin, Januar 1913. B. Ich gehe nunmehr zur Erörterung der von Theodor Fritsch gemachten Äußerungen über. Die Anklageschrift erklärt, der Herausgeber der zionistischen Protokolle, Theodor Fritsch, schreibt als Nachwort Folgendes. Eines aber ergibt sich als unabweisbare Forderung aus den Protokollen, das Judentum darf nicht länger unter uns geduldet werden. Es ist eine Ehrenpflicht der gesitteten Nationen, dieses räuberische Geschlecht auszuscheiden, da es schon durch seine Anwesenheit alles verpestet, die Völker geistig und seelisch krank macht, gleichsam die geistige Luft vergiftet, in der wir atmen. Der Hebräer ist der geborene Fälscher, Spion und Verräter. Er ist der ewige Jude des Menschengeschlechts. Wo ihm Spielraum gewährt wird, verwirrt und zersetzt er alle Verhältnisse, schon durch die Gesinnung, die er um sich her verbreitet, noch mehr aber durch die planmäßigen Machenschaften, wie sie in den Protokollen geschildert sind. Auch in diesem Falle muss ich die Art der Darstellung der Klägerschaft beanstanden. Sie stellt die Sache so hin, als ob die 2 zitierten Sätze das Nachwort des Herausgebers bilden. Richtig dagegen ist, dass diese 2 Sätze nur einen verschwindend kleinen Teil des die Druckseiten 66 bis 78 umfassenden Schlusswortes bilden Und dass diesen zwei Sätzen nicht weniger als 10 gedruckte Seiten vorangehen, in denen Fritsch seinen Standpunkt eingehend begründet, bis er endlich zu den 2 abschließenden Sätzen gelangt. Das in den 2 Sätzen enthaltene Urteil über die Juden kann nun der Schrift, die zionistischen Protokolle, nicht den Charakter einer Schundschrift verleihen, da dieses Urteil im Zusammenhang mit den vorhergehenden Ausführungen des Schlusswortes im Sinne des § 14 des Gesetzes nicht geeignet ist, zur Begehung von Verbrechen anzureizen, die Sittlichkeit zu gefährden, das Schamgefühl gröblich zu verletzen oder sonst wie groben Anstoß zu erregen. Die beiden Sätze sind nur die zwangsläufige und durchaus berechtigte Kritik und Schlussfolgerung aus dem in den Protokollen niedergelegten Plan und der diesem Plane gerade in den letzten 2 Jahrzehnten in allen Belangen entsprechenden Tätigkeit der führenden jüdischen Persönlichkeiten. Die beiden Sätze besagen nichts anderes, als was die bedeutendsten Männer der Geschichte erklärt haben, wie zum Beispiel Tacitus, Diodor, Mohammed, Luther, Giordano Bruno, Voltaire, Friedrich der Große, Kant, Herder, Goethe, Napoleon, Fichte, Arndt, Moltke, Bismarck, Feuerbach, Schopenhauer, Lagarde, Richard Wagner. Ausdrücklich beruft sich Fritsch, Seite 69, auf die warnende Stimme dieser tiefsten Geister aller Zeiten und fügt bei, dass deren Aussprüche über das Judentum im Handbuch der Judenfrage vom Hammer Verlag gelesen werden können. Die Klägerschaft aber zieht es vor, die 2 Sätze aus dem Gesamttext herauszureißen, sie zur Begründung ihrer Klage zu verwenden und zu verschweigen, dass mehr Männer als Fritsch allein, Männer, die die ganze Welt mit höchster Achtung nennt, das Judentum ebenso verurteilten. Davon, dass die Schrift die zionistischen Protokolle eine Schundschrift deswegen sei, weil durch die beiden Sätze die Sittlichkeit oder das Schamgefühl verletzt werde, kann wohl keine Rede sein. Aber auch, dass die Schrift zur Begehung von Verbrechen anreize, eine verrohende Wirkung ausübe oder sonst wie groben Anstoß errege, konnte nicht einmal die Klageschrift ausreichend begründen. Offenbar, um dies zu versuchen, führt die Klageschriftartikel der Zeitung Der Eidgenosse vom 1. und 15. April, vom 1. und 15. Juni und vom 1. Juli 1933 an. Diese Artikel sind gewiss antisemitisch gehalten, es ist darin aber auch nicht mit einem Worte von dem Buche die zionistischen Protokolle oder vom Protokolltexte die Rede. Solche Artikel wurden im gleichen Sinne auch während der letzten antisemitischen Wellen zur Zeit eines Drumont, eines Pfarrer Stöcker und eines Dr. Lüger geschrieben, als man von den Protokollen noch keine Ahnung hatte. Diese Zeitungsartikel sprechen von allem Möglichen, wie Talmud, Gefährlichkeit der Freimaurerei und Marxisten, erwähnen, dass schon Tacitus die Juden als Abscheu des Menschengeschlechtes bezeichnete, nur von den Protokollen sprechen sie nicht. Die Artikel sind der Ausfluss der Ansichten weiter Kreise in allen Ländern, die die Schädlichkeit der jüdischen Politik an den Tatsachen des Weltkrieges und der Nachkriegszeit erkannt haben und zu dieser ihrer Anschauung auch ohne die Protokolle gelangt wären, wie es zur Zeit Drumonts, Steckers und Dr. Lügers der Fall war. Um die Protokolle unter dem Gesichtspunkte, dass ihr Inhalt geeignet sei, zur Begehung von Verbrechen anzureizen, als Schundschrift im Sinne des Gesetzes zu bezeichnen, vertrat die Klägerschaft in der Oktoberverhandlung des Berner Prozesses den Standpunkt, dass die russischen Judenverfolgungen auf die Veröffentlichung und Verbreitung der Protokolle zurückzuführen seien. Wenigstens äußerten sich einige der von der Klägerschaft geführten Zeugen in diesem Sinne. Zeuge Burzew erklärte, dass die Protokolle als Anreizmittel für die schrecklichen Pogrome im Jahre 1919 absichtlich verwendet wurden, laut Jüdischer Rundschau vom 2. November 1934. Zeuge Nikolajewski erklärte, dass die Protokolle bereits 1903 in der Zeitung Snamja verlautbart wurden. Herausgeber dieser Zeitung sei der Kischinewer Pogromheld Krujewan gewesen, den zweifellos ein sehr großer Teil der Schuld an den Judenpogromen treffe, laut Jüdischer Rundschau vom 2. November 1934. Graf de Chaillat soll behauptet haben, dass die Veröffentlichung der Protokolle die Welle der Judenverfolgungen verursachte. Demgegenüber berufe ich mich auf das jüdische Lexikon, welches in dem Artikel Pogrome Folgendes schreibt. Bis 1881 kamen Pogrome nur dreimal in Odessa vor, 1821, 1859 und 1871. Außerdem 1862 ein weniger schwerer Pogrom in Ackermann. Seit 1881 aber wurden die Pogrome zu einer fortwährenden Einrichtung. 1881 fanden von April bis Juni in einer Reihe von größeren und kleineren Städten, vornehmlich des Südens und Südwestens Russlands, Pogrome statt. Im Juni 1882 erließ der Minister des Inneren ein Rundschreiben, in dem die Gouverneure persönlich für die Ausschreitungen verantwortlich gemacht wurden. Seitdem fanden während etwa 20 Jahren fast keine Pogrome mehr statt, bis zum Pogrom in Kischinew an den russischen Ostertagen 1903. Es fanden ferner Pogrome statt, August 1903 in Homel und April 1904 in Schitomir. Als Massenerscheinung traten die Pogrome aber in der zweiten Hälfte des Oktober 1905, unmittelbar nach der Veröffentlichung des Oktobermanifestes, auf. Vom 18. bis 29. Oktober 1905 fanden Pogrome in 660 größeren und kleineren Städten, zum Teil auch in Dörfern, statt. Im Laufe des Jahres 1906 kamen dann Pogrome in Bialystok und Siedlschew vor. Mit dem Beginn des Bürgerkrieges fanden im Herbst 1917 die ersten antisemitischen Exzesse statt. Unter der Herrschaft des Hetmans Skoropadski, Mai bis November 1918, kam es zu einigen Pogromen seitens der Gegner seines Regimes. Die Hauptpogromwelle aber begann im Januar 1919 und dauerte volle 2 Jahre. Wie ich auch an anderer Stelle erwähne, hat Segel, Seite 102, ganz besonders betont, dass die Protokolle in Russland vollkommen unbekannt waren, dass man sie auch nicht in einer einzigen jüdischen Zeitung fand und dass auch die jüdische Enzyklopädie, die in russischer Sprache vor dem Kriege erschien, sie nicht erwähnt. Erst im Jahre 1920 hätten die Protokolle von Berlin aus ihren Triumphzug angetreten. Auch das jüdische Lexikon schreibt im Artikel »Protokolle der Weisen von Zion«: Das Buch erlebte verschiedene Auflagen, wurde jedoch vor der weiteren Öffentlichkeit weder in Russland noch im Ausland beachtet. Erst nach dem Ende des Weltkrieges und nach dem Zusammenbruch Russlands und der Mittelmächte erlangte es eine außerordentliche Berühmtheit. Weder in diesem Artikel des jüdischen Lexikons noch in dem Artikel über Pogrome findet sich auch nur die geringste Anspielung darauf, dass die Protokolle bei Judenverfolgungen auch nur irgendwelche Rolle spielten. Ich stelle somit fest, dass bei sämtlichen Judenverfolgungen bis zum Beginne des Jahres 1920 die Protokolle der Weisen von Zion keinerlei Rolle spielten. Trotz ihrer großen Verbreitung in vielen Ländern haben die Protokolle dennoch nirgends die Wirkung erzeugt, die ihnen das Judentum jetzt nachträglich zuschreiben möchte, um die ihm unangenehme Schrift zu bekämpfen. In Deutschland zum Beispiel ist in den letzten 20 Jahren eine ganz außerordentlich umfangreiche Literatur über Judentum und Antisemitismus entstanden. Aber nur in einem verschwindenden Bruchteil wurden dabei die Protokolle benutzt. In den meisten Büchern sind sie nicht einmal erwähnt oder auch nur gedanklich verwertet. Denn ihre große Bedeutung scheint bisher noch immer nicht erkannt worden zu sein. Zur wirklichen Bedeutung werden die Protokolle erst von nun ab durch den vom Judentum unvorsichtigerweise angezettelten Berner Prozess gelangen. Mag die Entscheidung ausfallen, wie sie wolle. Der Gedanke, dass die Protokolle das echte jüdische politische Programm enthalten und dass sie eines der wichtigsten politischen Geheimdokumente sind, die jemals entdeckt wurden, wird erst von jetzt ab weiteste Kreise erfassen. Der Sachverständige C.A. Losley kommt in seinem Gutachten zu dem Ergebnis, dass die Protokolle in literarischer Hinsicht unter den Begriff der Schundliteratur fallen, und zwar unter jene besonders bedenkliche Art dieser nach Berner Gesetz verbotenen Schriften, die durch verleumderische Unterschiebung bewusst darauf ausgehen, die Leser zu verrohen, Sittlichkeit und Rechtssicherheit zu erschüttern, gröbliches Ärgernis zu erregen und das Schamgefühl wie das Gewissen ihrer Leserschaft derartig irre zu führen und zu betäuben, dass sie sich durch Begehung rechtswidriger Handlungen bereit finden könnten. Mit diesem Urteil steht die Stellungnahme katholischer Theologen in schroffstem Widerspruch. Unter dem Titel »Das Judentum und die Schatten des Antichrist« gab der katholische Geistliche Pfarrer Gaston Ritter 1933 im Verlage Styria Graz ein Buch über die Protokolle heraus. Dem Verfasser wurde vom Ordinariate des Fürstbischofs Dr. Pawlikowski in Graz am 20. Juni 1933 die Druckerlaubnis erteilt. Ritter zitiert alle wesentlichen Sätze der Protokolle und tritt vorbehaltlos für die Echtheit der Protokolle ein. Unter anderem schreibt er, Seite 11, »Warum ist Israel den Protokollen so gram? Weil sie uns einen gigantischen Plan zur Aufrichtung eines jüdischen Weltreiches, uns eine riesenhafte Weltverschwörung enthüllen. Ganz und gar müßig ist der Streit um die Echtheit der Protokolle von den Juden schlau entfacht, leider nicht ohne Erfolg. Der tatsächliche Verlauf der Ereignisse seit dem Jahre 1897 lässt nur mit Bestürzung erkennen, dass eine und dieselbe Oberleitung die Ereignisse, die Großen wie die Kleinen, lenkt.« Seite 17. Die Protokolle bekennen es und der Gang der Ereignisse beweist es. Das Judentum ist eine einheitlich geleitete, international organisierte politische Macht, welche das Welteroberungsprogramm durchzuführen bestrebt ist. Seite 57. Das gigantische Zerstörungsprogramm fasst insbesondere auch die Religion ins Auge. Die Erfolge dieser Abbauarbeit sind vor aller Augen. Diese Erfolge sind jedenfalls keine Fälschungen. Seite 65. Ja, man kann sagen, die ganzen Protokolle seien ein erdichtetes Märchen. Man kann dies den Juden nachplappern. Erfindung eines verrückten Antisemiten, Ausgeburt eines wahnwitzigen Gehirns, völkische Verbrechermethode und so weiter. Bei Gott, der vollständige Erfolg, die genaueste Durchführung des Programmes ist wahrlich kein Märchen. Die Arbeit wird gründlich getan, hartnäckig und zielsicher durchgeführt, Schritt für Schritt, Jahrzehnt um Jahrzehnt in Europa, in Amerika, in Asien, auf allen Inseln der weiten Meere. Geschieht das wirklich ohne führende Hand, ohne Oberleitung? Ein Tor, der das noch glaubt, ein blinder Greis, der die Fäden nicht sieht, welche schon die ganze Welt umsponnen haben. Sofort nach Erscheinen dieses Buches erklärte die Judenwelt dasselbe als Hetzschrift und in der Wiener Jüdischen Wochenzeitung Die Wahrheit vom 1. Dezember 1933 wurde sogar behauptet, dass der Autor unzweideutig die Absicht verrät, dem Prozesse in Bern vorzugreifen und das zu erwartende Urteil im Voraus ad absurdum zu führen, weil er den Streit um die Echtheit der Protokolle für eine müßige Arbeit hinstelle. Scheimbloch in Wien, Mitarbeiter der Wahrheit, hatte ferner an Fürstbischof Dr. Pawlikowski ein Schreiben gerichtet, worin er seinem Erstaunen Ausdruck gab, dass eine hohe Kirchenbehörde eine Schrift, die zu einer Hetze gegen die Juden eine Handhabe bietet, Druckerlaubnis verliehen hat. Am 20. November 1933 aber ließ der Fürstbischof durch seinen Sekretär dem jüdischen Beschwerdeführer antworten, dass die Druckerlaubnis erteilt wurde, weil Ritters Schrift nichts enthält, was gegen den katholischen Glauben oder die christlichen Sitten verstößt. Wenn also eine hohe christliche Kirchenbehörde offiziell erklärt, dass ein Buch, das den Inhalt der Protokolle wiedergibt und die Echtheit dieses Programms behauptet, nicht gegen die christlichen Sitten verstößt, darf wohl ein solches Urteil nicht unbeachtet bleiben, so lange wenigstens, als wir noch in christlichen Staaten und nicht unter der jüdisch-messianischen Weltherrschaft leben. Der Gutachter C.A. Loosley vertritt lediglich den jüdischen Standpunkt, wenn er behauptet, dass die Protokolle die Sittlichkeit erschüttern. Ihm steht ein Kirchenfürst gegenüber, der mehr als jeder andere für Moral einzutreten hat und in einer Veröffentlichung des Inhalts der Protokolle keinen Verstoß gegen diese Sitten erblickt. Ein zweiter Vertreter der katholischen Kirche und überzeugter Verteidiger der Echtheit der Protokolle ist der verstorbene Monseigneur E. Jouan in Paris, päpstlicher Prälat, der eine Anzahl Werke über die jüdisch geleitete Freimaurerei und die Protokolle veröffentlichte. Eines dieser Werke trägt den Titel Le Péril Judéo-Maconique, Le Protocole des Sages de Sion, Paris 1920, neueste Ausgabe 1934. In diesem Werke ist auch ein Brief des Kardinalstaatssekretärs Gaspari an Jouan vom 20. Juni 1919 abgedruckt, worin Gaspari mitteilt, dass der Papst Jouan als Kämpfer gegen die Freimaurerei beglückwünscht und ihm päpstlichen Segen erteilt. Auch Jouans Protokollausgabe erhielt die kirchliche Genehmigung. An dritter Stelle nenne ich den Professor an der Theologischen Akademie in Petersburg, Dr. Stanislav Czerczyak in Warschau, der in dem in diesem Gutachten veröffentlichten Artikel gleichfalls für die Echtheit der Protokolle eintritt. Auch diese Schrift erhielt die höhere kirchliche Genehmigung. So haben Theologen Österreichs, Frankreichs und Polens über die Echtheit der Protokolle geschrieben und für ihre Arbeiten die Genehmigung der vorgesetzten Kirchenbehörde erhalten. Eine Genehmigung, die nur erteilt werden konnte, weil die katholischen Kirchenbehörden in den Protokollen keine gegen die Sitten verstoßende, die Rechtssicherheit erschütternde oder das Schamgefühl betäubende Schundschrift erblickten. Gestützt auf alle diese Erwägungen antworte ich auf die mir gestellte Frage, dass die Protokolle nicht unter den Begriff der Schundliteratur fallen. Erstens, der Protokolltext enthält nichts, was die Anwendung des Paragraphen 14 des Gesetzes rechtfertigen könnte. Zweitens, die Behauptung des Theodor Fritsch liefern keinerlei Tatbestand für die Anwendung des Gesetzes. Drittens, würde man die Schrift »Die zionistischen Protokolle« wegen der zwei beanstandeten Sätze des Theodor Fritsch als Schundschrift behandeln, so müsste man alle Werke unserer Geistesheroen, die ähnliche oder gelegentlich noch schärfere Urteile über die Juden enthalten, nunmehr ebenfalls als Schundschriften erklären. Dass sich das Judentum durch Fritschs Worte getroffen fühlt, bietet nach meiner Ansicht keinerlei Handhabe für die Anwendung des Gesetzes über Schundliteratur. B. Beantwortung der von der Klägerschaft den Sachverständigen vorgelegten Fragen. A. Entstehung der Protokolle. Frage 1. Befinden sich im zionistischen Programm, herausgegeben vom 1. Kongress 1897 in Basel oder in den nachfolgenden, irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass die zionistischen Führer jemals das Bestreben hatten, irgendeine revolutionäre oder sonstige politische Tätigkeit in den Ländern der jüdischen Diaspora zu entwickeln, und begnügen Sie sich nicht vielmehr mit einer Agitation zugunsten der zionistischen Bewegung? Ist es nicht richtig, dass das offizielle Programm der Zionisten lautet, Schaffung einer rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina? Antwort: Ich muss der Anschauung Ausdruck verleihen, dass diese so gestellte Frage von einem unrichtigen Gesichtspunkt ausgeht und dass sie dadurch die Angelegenheit auf ein falsches Geleise drängt. In der ganzen Frage der Protokolle handelt es sich nämlich nicht um das zionistische Programm und um die Ziele der zionistischen Führer, sondern um Anschauungen und Bestrebungen des Gesamtjudentums. Es ist daher auch in den Protokollen vom zionistischen Programm oder von den Zionisten nicht die Rede. Lediglich die Unterschriftsklausel spricht von zionistischen Repräsentanten des 33. Grades, worunter, wie bereits ausgeführt wurde, Hochgrad Freimaurer zu verstehen sind. Wenn die im Hammer Verlag erschienene Ausgabe mit »Die zionistischen Protokolle« betitelt ist, so ist dies nur darauf zurückzuführen, dass der Herausgeber noch auf dem Standpunkt stand, die Protokolle wären am 1. Zionistenkongress beschlossen worden. Weder die russischen, noch englischen, französischen, italienischen, noch auch die Ausgabe Beeks gebrauchen diesen Ausdruck, vielmehr heißt es überall Weise oder Älteste von Zion. Im zionistischen Programm vom Jahre 1897 befinden sich selbstverständlich keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die zionistischen Führer jemals das Bestreben hatten, eine revolutionäre Tätigkeit in den Ländern der jüdischen Diaspora zu entwickeln. Ebenso ist es richtig, dass das offizielle Programm der Zionisten lautet Schaffung einer rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina. Es muss aber betont werden, dass die Existenz offizieller, für die weitere, insbesondere die nichtjüdische Öffentlichkeit bestimmter Programme, keineswegs die Existenz ganz anders gearteter, nicht offizieller Programme ausschließt, ebenso wenig wie eine in offiziellen Programmen verlautbarte unpolitische Haltung keineswegs immer den Tatsachen und der eigentlichen Tätigkeit zu entsprechen braucht. Ich verweise hier auf die Alliance Israélite Universelle, die erwiesenermaßen Politik treibt, obgleich auch diese jüdische Weltorganisation gemäß offiziellem Programm unpolitisch ist. Ebenso kann es auch als erwiesen gelten, dass die Freimaurerlogen, die vom Judentum stark durchsetzt und beeinflusst werden, ebenfalls sich mit Politik, ja mit Weltpolitik befassen, obgleich sie gemäß offiziellem Statut unpolitisch sind. Von allergrößter Bedeutung aber ist die Tatsache, dass es ja zwei Arten von Zionismus gibt, während die Klägerschaft nur von dem einen Zionismus spricht, den anderen aber totschweigt. In Teil 1, Kapitel 7 habe ich mich diesbezüglich auf Arthur Trebitsch berufen, der offenbar in Kenntnis jüdischer Taktik schrieb, dass nicht eindringlich genug betont werden kann, dass es zweierlei Zionistentypen gibt, die Realzionisten und die Symbolzionisten. Den realen Zionismus, dessen Gründer und Vertreter Herzl war, nennt man auch politischen Zionismus, während der Symbolzionismus, dessen Hauptvertreter Achad Ha'am war, auch geistiger Zionismus heißt. Das sogenannte zionistische Programm ist nun nur das Programm des herzlschen Realzionismus, die revolutionäre Tätigkeit aber, der sich das Judentum in der Diaspora mit solcher Vorliebe hingibt, ist die Auswirkung des Symbolzionismus. Dieser ist heute der alleinherrschende, während der Realzionismus seit Herzls Tod und durch die Verwirklichung des Palästina-Programmes überholt ist. Die Fragestellung ist daher irreführend. Frage 2. Befinden sich in der Literatur über die Protokolle der Weisen von Zion irgendwelche Anhaltspunkte, die darauf hinweisen, dass Ginsberg, der sich des literarischen Pseudonyms Achad Ha'am bediente, als Verfasser dessen gilt, was in den Protokollen niedergeschrieben ist? Nahm Achad Ha'am in zionistischen Kreisen tatsächlich eine leitende Stellung ein oder war er nicht bloß ein geachteter Verfasser jüdischer Werke ohne jeglichen politischen Einschlag? Antwort: In der Literatur über die Protokolle ist von Achad Ha'am als Verfasser derart viel die Rede, dass ich nicht verstehe, wie die Klägerschaft eine solche Frage noch stellen konnte. An Literatur, die sich mit ihm beschäftigt, nenne ich nur El Frey, L'auteur de Protocole Achad Ha'am et le Sionisme, Edition La Vie France, Paris 1922, Übersetzung von T.H. Wienberg, München 1923. Et Jean, Le Protocole de 1901 de Boutmy, Paris 1922, Seite 199. R. Lambelin, Protocoles des Sages de Sion, Paris 1931, Seite 32. G. zur Beek, Die Geheimnisse der Weisen von Zion, München 1933, Seite 8. Aus diesen Schriften geht zur Genüge hervor, dass Achad Ha'am in zionistischen Kreisen eine führende Stellung einnahm. Der Ausdruck leitende Stellung kann zu Missdeutungen verleiten, denn es kann jemand ein großer Führer seines Volkes sein, ohne eine leitende Stellung innezuhaben. Jedenfalls ist zum zweiten Teil der Frage hervorzuheben, dass es geradezu erstaunlich ist, welche Unkenntnis jüdischer Dinge bei den nichtjüdischen Kreisen von den Klägern vorausgesetzt zu werden scheint. Den Achad Ha'am gewissermaßen nur als geachteten Verfasser jüdischer Werke ohne jeglichen politischen Einschlag hinzustellen, wie die Formulierung dieser Frage dieses offensichtlich zu tun bestrebt ist, geht denn doch etwas zu weit. Das jüdische Lexikon widmet Achad Ha'am einen größeren Artikel, der drei Abschnitte umfasst. Erstens seine zionistische Lehre, zweitens seine Religionsphilosophie, drittens seine literarische Bedeutung. Schon aus dieser Einteilung ist zu ersehen, dass das jüdische Lexikon die Tätigkeit Achad Ha'ams auf zionistischem, also auf politischem Gebiete an die erste Stelle rückt und erst an zweiter bzw. dritter Stelle ihn als Philosophen und Literaten behandelt. Achad Ha'am war Vertreter des sogenannten Symbolzionismus oder geistigen Zionismus und stand damit in heftigen Gegensatz zu Herzl, welcher den Realzionismus oder politischen Zionismus vertrat. Die Bedeutung dieser beiden Richtungen wurde in Kapitel 7 besprochen. Das jüdische Lexikon schreibt nun unter Achad Ha'am: Mit seinem geistigen Zionismus musste Achad Ha'am gegen drei Gegner ins Feld ziehen. Gegen die Choveve Zion, gegen den Zionismus Herzls und gegen den Autonomismus. Aus Misstrauen gegen die Leitung der Choveve Zion gründete er den zionistischen Geheimbund Bene Moshe. Der Kolonisierung Palästinas, die praktisch mit aller Energie in Angriff zu nehmen sei, sollte eine sittliche Geistesrevolution vorangehen. Dieser Geheimbund hatte innerlich und äußerlich schwer zu kämpfen und löste sich 1896 auf, wie Achad Ha'am angibt, infolge des Lärmes von Basel. Dem Herzlschen Zionismus stand Achad Ha'am gleich am Anfang kritisierend gegenüber. Er nahm selbst Anteil am ersten Zionistenkongress zu Basel, führte auch manche Unterredung mit Herzl, konnte sich aber nicht mit der Idee des Judenstaates und den großen politischen Schlagworten Herzls befreunden. Als im Weltzionismus allmählich die geistigen und kulturellen Tendenzen stärker betont wurden, kam Achad Ha'am dem offiziellen Zionismus viel näher. Seine öffentliche letzte Äußerung zum zionistischen Problem war die Stellungnahme zur Balfour-Deklaration. Im Artikel Bene Moshe schreibt das jüdische Lexikon: Geheime jüdisch-nationale Liga, begründet 1889 in Odessa von Achad Ha'am. Die Liga wollte in sich nur die Auserlesenen und geistig Hochstehenden vereinen, die die Erlösung des Volkes und Landes Israel wie einst Moses als ihr Lebensziel ansahen. Sie war, da sie höchste persönliche Anforderungen stellte, wie ein Geheimbund, ein Orden organisiert. Der Aufnahme eines Mitgliedes in die Liga ging eine umfangreiche Zeremonie voran. Die Verpflichtung erfolgte durch Eid auf die Satzungen. Die Bene Moshe hatte auch geheime Erkennungszeichen und Begrüßungsformeln. Nach Frei, Achad Ha'am, der geheime Führer der Juden, soll dieser Orden, in welchem sich Achad Ha'am seine Schüler und Verkünder seiner Anschauungen heranzog, die Geburtsstätte der Protokolle sein. Damit ließe sich auch erklären, dass sie in Form von Vorträgen verfasst sind. Achad Ha'am war somit der Gründer und Leiter einer politischen Geheimorganisation. Hinsichtlich der Balfour-Deklaration vom 2. November 1917, durch die die englische Regierung die Errichtung der jüdischen Heimstätte in Palästina bewilligte, erwähnt E. Juin in Le Protocole, den 1901 von Butni, Seite 200, dass man behauptet, dass Achad Ha'am der Verfasser der Deklaration war. Höchst merkwürdig ist es, dass das Judentum die politische Tätigkeit Achad Ha'ams gleichzeitig zu verschleiern versucht. Dies geht nicht nur aus der Stellung der Frage der Klägerschaft hervor, sondern auch aus der Aussage des Zeugen Dr. Ehrenpreis, der erklärte, dass Achad Ha'am dem Basler Kongress 1897 bloß als Beobachter auf der Galerie beiwohnte. Damit steht im Widerspruch erstens obige Mitteilung des jüdischen Lexikons, zweitens die Schrift der Zionistenkongress in Basel von J. Nebukat, Riga 1897, in welcher Achad Ha'am mit seinem bürgerlichen Namen U. Günzburg, Odessa, in der Präsenzliste angeführt wird. Und drittens die Mitteilung der Jewish Encyclopedia, welche schreibt: 1897 nahm Achad Ha'am teil an dem Zionistenkongress in Basel opponierte aber stärkstens den von Herzl vertretenen Ideen. Achat Ha'am war also nicht bloß Galeriebesucher, sondern nahm am Zionistenkongress in Basel direkt teil und vertrat dort selbst seine Anschauungen gegenüber denen Herzls. Dass aber dieser Zionistenkongress nicht etwa eine Versammlung von Philosophen und Literaten, die sich mit theoretischen und wissenschaftlichen Problemen beschäftigten, war, sondern sich vielmehr ausschließlich mit den bedeutendsten Fragen der Politik des jüdischen Volkes beschäftigte, dürfte wohl auch Dr. Ehrenpreis nicht leugnen können. Ich selbst besitze ein Gruppenbild der Teilnehmer des ersten Zionistenkongresses, wo unmittelbar unter dem Kopfe Herzls jener Achat Ha'am zu sehen ist. Sehr deutlich sprach sich der Jude El Baron 1918 aus. Die Tätigkeit Achat Ha'ams in den letzten 25 Jahren hat dem neu erweckten jüdischen Volksbewusstsein das Gepräge gegeben. Er hat seine Richtung bestimmt. Achat Ha'ams Grundsätze haben den Zionismus durchdrungen. Tausende von Hebräern auf dem Erdballe sind seine Schüler, vielfach ohne es selbst zu wissen. Der Zionismus erblickt in ihm einen bedeutenden Führer. Wie reimen sich diese Worte mit der von der Klägerschaft so unschuldsvoll gestellten Frage, ob Achat Ha'am nicht etwa bloß ein geachteter Verfasser jüdischer Werke ohne jeglichen politischen Einschlag war, zusammen? Wie sehr er als einer der politischen Führer des jüdischen Volkes angesehen wurde, geht aus einem Artikel der in Riga erscheinenden Tageszeitung Frimorgen Nummer 206 vom 3. September 1931 hervor, den das Blatt der politischen Tätigkeit des englischen Oberkommissars für Palästina, Lord Samuel, eines englischen Juden widmet. Dort lesen wir: Weizmann, Sokolow, Achat Ha'am, Tschlenow beginnen ihre Aufklärungsarbeit in den englischen Gesellschafts- und Regierungskreisen. Bereits in den geheimen Beratungen, welchen in den Jahren bei Samuel in der Wohnung stattfanden, hat Samuel schon die Richtlinien der zukünftigen zionistischen Politik gegeben, welche unter dem Namen Weizmannismus bekannt ist. Jedes Mal, wenn Samuel nach Tel Aviv gekommen ist, hat er in erster Linie Achat Ha'am besucht. Er hat mit Achat Ha'am alle Probleme des Judentums durchgedacht und hat sich oft verteidigt, dass er als Oberkommissar nicht nur nach dem Willen der zionistischen Organisation und dem jüdischen Interesse handeln könne. Daraus geht klar hervor, dass Achat Ha'am unter den zionistischen Politikern, in deren Mitte er genannt wird, eine so bedeutende Rolle spielte, dass sogar der englische Regierungsvertreter stets mit ihm über die Probleme der jüdischen Politik Beratungen pflegte. Dass Achat Ha'am keineswegs der zurückgezogene Stubengelehrte war, wie ihn das Judentum hinstellen möchte, um jeden Zusammenhang dieses geheimen Führers mit der Politik der Protokolle zu verwischen, zeigen folgende Worte Nordaus. Er stellt sich die Freiheit wie das Ghetto vor, bloß die Rollen sind vertauscht. Zum Beispiel Verfolgungen werden weiter bestehen, aber in diesem Falle sind nicht mehr die Juden die Opfer, sondern die Nichtjuden. Angeführt bei Beek, 16. Auflage, Seite 10. Achat Ha'am war also neben Herzl und Nordau fraglos der bedeutendste Führer des Judentums, insbesondere nach dem Tode Herzls und nach dem Weltkriege. Um eine annähernde Vorstellung von der Bedeutung dieses Mannes zu geben, bringe ich anschließend weiteres jüdisches Material über Achat Ha'am. Erstens. Übersetzung aus der russischen Ausgabe der Jüdischen Enzyklopädie, herausgegeben von Dr. L. Katzenelsohn und Baron D. G. Ginsburg im Jahre 1914 in Petersburg, Band 3, Seite 479 bis 486. Achat Ha'am, Ginsberg, Usha Isaevich. Hervorragender jüdischer Publizist und Denker, geboren 1856 in Squir, im Kiewschen Gouvernement, in einer wohlhabenden orthodox-chassidischen Familie. Achat Ha'am erhielt eine traditionell religiöse Ausbildung und schon mit 16 Jahren fiel er durch sein gründliches Wissen des Talmud und der rabbinischen Literatur auf. Am meisten interessierten ihn die philosophischen Werke der spanisch-arabischen Periode. Ahata Ams Eltern verheirateten ihren einzigen Sohn schon mit 17 Jahren, aber auch nach der Hochzeit blieb dieser im Elternhause und vervollkommnete seine Bildung. 1878 fuhr Ahata Am nach Odessa, wo er sich auf das Examen zur Erlangung des Reifezeugnisses vorzubereiten begann. Dort machte er sich zum ersten Male mit den Werken von Pisarev bekannt, der sich in der jüdischen Intelligenz jener Zeit einer großen Popularität erfreute. Die Gymnasialfächer befriedigten Ahata Am nicht. Er entschloss sich, auf einer ausländischen Universität zu studieren und fuhr 1882 nach Wien, von wo er aber auf Wunsch seiner Eltern sehr bald wieder zurückkehrte. Während der Jahre 1882 bis 1884 gelang es ihm, Wien, Berlin und Breslau kennenzulernen. 1884 zog er nach Odessa, wo er an dem Kreis der Palästina-Freunde teilnahm. In den Revolutionsjahren 1905-1906 vertrat Ahata Am, der am Kongress des Verbandes für Gleichberechtigung teilnahm, den Gedanken, dass das russische Judentum sich um seine eigene Fahne scharen und alle seine Kräfte ausschließlich für den einen Kampf um die schnellste Anerkennung der Gleichberechtigung des einzelnen Juden als Mensch seitens des Staates, als auch des Judentums als Nation konzentrieren soll, wobei es sich zur Erreichung dieses Zieles aller nur erreichbaren Mittel bedienen soll, ohne jede Abhängigkeit von demokratischen Prinzipien. Siehe Woschot, 1906, Nummer 11. In seinem ersten gegen den politischen Zionismus gerichteten Artikel spricht Ahata Am den Gedanken aus, der wie ein roter Faden durch sein ganzes System durchgeht, dass das sittliche Gefühl sich nicht damit zufrieden geben kann, dass das Ende der jahrtausendelangen, in der Geschichte beispiellosen Tragödie des jüdischen Volkes irgendein kleiner, schwacher Staat sein soll. Nehmen wir an, dass wir zum Schluss unser Ziel erreichen, dass uns die Gründung des Judenstaates gelingt, kann das uns wirklich befriedigen? Haben wir denn wirklich darum so viel gelitten, so viele Qualen und Erniedrigungen im Laufe der Jahrtausende ausgestanden, um schließlich einen winzigen Staat zu gründen, der zum Spielball in den Händen der Großmächte werden würde und wir uns in der Rolle des kleinen, verachteten Volkes zufrieden geben müssen? Auf dem Scheidewege, Band 3, Seite 53. In den beispiellosen Leiden des Volkes muss doch irgendein Sinn sein. Ahata Am sieht ihn darin, dass nach seiner Meinung das jüdische Volk eine durch seine lange Geschichte herausgearbeitete Mission hat. Es ist der selbstlose Träger eines großen, die Welt erlösenden nationalen Ideals, das nach Ahata Ams Meinung nichts anderes ist als die zentrale Idee der alten Propheten, der Triumph der absoluten Gerechtigkeit im gesamten Weltall. Damit diese Idee der Gerechtigkeit sich durchsetzen kann und zu ihrem vollen Triumph kommt, ist ein ganzes Volk notwendig, das sich ihr freiwillig auf alle Zeiten hinaus verschreibt und ihr getreuester Träger ist. Diese große Tat haben die Propheten auf die Schultern ihres kleinen, doch geliebten Volkes gelegt, und auf diese Weise ist das Ideal der absoluten Gerechtigkeit, das immer noch als Zukunftsideal erscheint, zum nationalen Ideal des jüdischen Volkes geworden. Auf dem Scheidewege, Band 1, Seite 182-183. Im Aufsatz »Die Umwertung der Werte«, die dem Studium von Nietzsches Übermenschen gewidmet ist, kommentiert Ahata Am in rein kantschem Geist die Idee der absoluten Gerechtigkeit, in deren Namen ein Volk freiwillig unendliche Leiden auf sich nehmen muss und einer von 100 einen größeren Wert bekommt als die übrigen 99. Die Mission des jüdischen Volkes besteht darin, dass es zum Übervolke werden soll, zum Volke der Propheten, welches in sich von Geschlecht zu Geschlecht den allerhöchsten Typ der Sittlichkeit verkörpert, ein getreuester Träger der allerschwierigsten sittlichen Verpflichtung zu sein, ohne jeglichen Gedanken darüber, ob er hiermit Schaden oder Vorteil den Menschen bringt, sondern ausschließlich nur im Namen der Existenz dieses höchsten Typus, da die absolute Wahrheit als das höchste Ziel, als der höchste Grad der Vollkommenheit des nationalen Typus keineswegs durch das Wohl der Menschheit bedingt zu sein braucht. Die Gerechtigkeit ist eine Wahrheit, die in die Tat umgesetzt ist, das heißt, die Erhöhung des Menschen über alle Neigungen seines Herzens und alle utilitaristischen Gedankengänge sowohl in Beziehung zu sich selber als auch in Beziehung zu anderen, damit er objektiv und leidenschaftslos über jede Sache urteilen und in das rein Wesentliche derselbe eindringen kann. Wir können die absolute Wahrheit als eine geistige Eigenschaft des Übermenschen ansehen, die nicht die geringsten Begrenzungen im Namen des Wohles der Mehrheit duldet. Diese höchste Gerechtigkeit bricht hervor und bahnt sich selber den Weg, rechnet durchaus nicht mit ihren praktischen Folgen, ob sie gut oder schlecht in Beziehung zur äußeren Welt seien. Auf dem Scheidewege, Band 2, Seite 72 und 77. Zweitens, aus dem Buch Achat Ha'am am Scheidewege, erster Band, aus dem Hebräischen von Israel Friedländer, zweite verbesserte und vermehrte Auflage, Jüdischer Verlag, Berlin 1913, entnehme ich aus dem Vorwort des Übersetzers folgende Stelle. Wer die Entwicklung des modernen Zionismus seit dem Tode seines unvergesslichen Schöpfers vorurteilsfrei verfolgt hat, der wird zugeben müssen, dass er sich langsam aber sicher der Bahn zuneigt, die Achat Ha'am bereits am Beginne seiner Tätigkeit mit genialem Fernblick vorausgeschaut und mit rücksichtsloser Unerschrockenheit immer wieder als die richtige verkündet hat. Interessant für jüdische Taktik ist dabei folgender vielsagender Satz, der auf Seite 147 dieses Buches steht. Diese Taktik, Mitleid für die Juden durch den Hinweis auf ihre Nützlichkeit für andere zu erwecken, ist auch uns, den russischen Juden, nur allzu sattsam bekannt. Auch unsere Schriftsteller in der Landessprache sind unablässig bestrebt, durch allerlei Tabellen und Berechnungen den Beweis zu erbringen, dass die Judenheit eine melkende Kuh sei, die man schonen müsse, weil sie uns mit Butter versorgt. Kommt es aber darauf an, den nationalen Zusammenhang aufzudecken, der zwischen den französischen Juden und ihren Stammesgenossen in den übrigen Ländern und zwischen dem Lande ihrer Väter besteht, einen Zusammenhang, in dem vielleicht eine Art von Gegensatz zu dem jetzt Frankreich beherrschenden extremen Chauvinismus gefunden werden könnte, dann hüllen sie sich wohlweislich in Schweigen und offenbaren uns dadurch wiederum ihre moralische Knechtschaft, die ihnen den Mund verschließt und sie in offenbare Verwirrung bringt. Achat Ha'am war also jedenfalls eine der mächtigsten Gestalten des Judentums der neueren Zeit. Er war der große politische Gegenspieler Herzls. Umso auffallender ist es, dass Herzl in seinen Tagebüchern, in denen er oft die nichtigsten Kleinigkeiten und Kindereien verzeichnet, auch nicht mit einem einzigen Worte von Achat Ha'am spricht. Auch in seinen Aufzeichnungen über den Basler Kongress erwähnt er Achat Ha'am nicht. Aber auch Segel schreibt in seinem Buche über die Protokolle nicht ein Wort über diesen ersten und bedeutendsten Vertreter des Symbolzionismus. Da es aber andererseits durch die Angaben der beiden jüdischen Lexika feststeht, dass Achat Ha'am am Basler Kongress teilnahm und dass es dort zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen ihm und Herzl kam, ergibt sich die größte Wahrscheinlichkeit, dass die Aufzeichnungen Herzls über Achat Ha'am und sein Zusammentreffen mit ihm in Basel von den Herausgebern der Tagebücher gestrichen wurden. Diese Annahmen werden durch die Formulierung der Frage der Klägerschaft neuerdings bestärkt. Auf die mir gestellten zwei Fragen antworte ich daher: Erstens, es befinden sich in der Literatur über die Protokolle sehr beachtenswerte Anhaltspunkte, dass Achat Ha'am als ihr Verfasser angenommen werden kann. Zweitens, Achat Ha'am war keineswegs bloß ein geachteter Verfasser jüdischer Werke, sondern ein sehr bedeutender Politiker, der auf die Gestaltung der jüdischen Politik einen entscheidenden Einfluss nahm. Er war der führende Vertreter des Symbolzionismus, eben jener politischen Richtung, welche die Protokolle der Weisen von Zion verfolgen. Frage 3. Ergibt sich nicht aus den Protokollen des Zionistenkongresses wie aus den Aussagen von noch heute lebenden Personen, die daran teilnahmen, dass alle Verhandlungen im breitesten Licht der Öffentlichkeit geführt worden sind? Antwort: Jawohl, das ergibt sich aus den Protokollen des Kongresses. Die Frage ist jedoch so gestellt, dass man mit Ja antworten muss. Dass nämlich auch Verhandlungen, die nicht im breitesten Licht der Öffentlichkeit geführt wurden, steht eben nicht in den Sitzungsprotokollen. Zeuge Max Bodenheimer, der an diesem Kongresse teilnahm, sagte aus, dass eine vertrauliche Sitzung stattfand, die im Unterschiede zur öffentlichen nicht öffentlich stattfand. Es ergibt sich daher aus der Aussage dieses noch heute lebenden Teilnehmers das Gegenteil von dem, was sich die Klägerschaft als Antwort auf ihre Frage vorstellt. Ich verweise auch auf den ersten Teil, Kapitel 8, worin ich ausführte, erstens, dass Theodor Herzl in seinem Tagebuch Band 1, Seite 595 schreibt, dass der Basler Kongress werde ein öffentlicher und ein vertraulicher sein. Zweitens, dass im Jahre 1897 nach Basel vom Orden Bnei Bris ein Kongress einberufen wurde. Drittens, dass die Zionisten bei den verschiedensten Gelegenheiten geheime Beratungen abhielten, über die keine offiziellen Protokolle vorhanden sind, so zum Beispiel die geheimen Beratungen bei Lord Samuel über die zionistische Politik oder das geheime Protokoll der Zionistenkonferenz in Charkow 1903 oder die Beratung von Brüdern des Ordens Bnei Bris auf dem Zionistenkongress in Basel 1899 oder die besondere Sitzung desselben Ordens auf dem Zionistenkongress in Basel 1903. Viertens, dass laut Mitteilung eines glaubwürdigen Zeugen der Rabbinerstellvertreter R. Fleischmann erklärte, dass alle Zionistenkongresse doppelt geführt werden. Frage 4. Spricht irgendein Indiz dafür, dass während den drei Verhandlungstagen in Basel noch irgendwelche Geheimsitzungen stattgefunden haben? Antwort: Diese Frage ist bereits in der vorhergehenden Frage beantwortet. Jedenfalls hat am ersten Kongress auch eine vertrauliche Sitzung stattgefunden, wie Zeuge Bodenheimer aussagte und wie Herzl in seinem Tagebuche ankündigte. Im ersten Teil Kapitel 7 habe ich bereits bewiesen, dass die Protokolle überhaupt nicht Gegenstand des Zionistenkongresses, sondern eines Freimaurerkongresses waren. Die Frage nach den angeblichen Geheimsitzungen des Zionistenkongresses, in denen die Protokolle beschlossen worden sein sollen, ist durch mein Gutachten überholt. Frage 5. Bestehen zwischen den beiden Auflagen von Beek, 7. Auflage 1922 und 8. Auflage 1923, einerseits einmal unter sich und andererseits gegenüber der Ausgabe von Fritsch, 15. Auflage 1933, Divergenzen, wenn ja, welche? Antwort: Ich kann nicht annehmen, dass die Kläger mit dieser Frage bezweckten, dass ihnen der Gutachter eine Gegenüberstellung der Texte liefere. Es scheint, dass die Kläger einen bestimmten Zweck mit ihrer Frage verfolgen. Eine erschöpfende Beantwortung der Frage würde ein ganzes Buch in Anspruch nehmen, da die Protokolltexte von Beek und Fritsch weitgehend verschieden sind. Dieser Unterschied ist aber nur darauf zurückzuführen, dass Beek direkt aus einer russischen Ausgabe des Professor Nilus übersetzte, während sich Fritsch einer englischen Übersetzung des russischen Textes bediente. Diese englische Ausgabe hatte den Titel »The Jewish Peril – Protocols of the Learned Elders of Zion« und erschien erstmalig 1919 bei Spottiswood and Eyre in London. Der englische Übersetzer übersetzte den russischen Text ziemlich frei, daher kann die Ausgabe von Fritsch mit der von Beek nicht übereinstimmen. Der wesentliche Inhalt der Protokolle wird jedoch durch diese Abweichungen in der Übersetzung nicht getroffen. Die beiden Auflagen Beeks unterscheiden sich insbesondere im Vorwort. Beek selbst sagt in der 8. Auflage, Seite 5, »Ich habe die Einführung in die 7. Auflage in einigen Punkten ergänzt. Eine weitergehende Beantwortung der Frage ist nur möglich, wenn die Fragesteller bekannt geben, was sie im Speziellen beantwortet wissen wollen.« Frage 6. In welcher Weise weicht der Kommentar von Fritsch, der internationale Jude, Band 1, Seite 166, 7. Auflage, von den Sub 5 genannten Ausgaben der Protokolle ab? Antwort: Es handelt sich hier um die Entstehung bzw. Entdeckung der Protokolle. Ich stelle vor allem fest, dass der internationale Jude von Henry Ford mit Theodor Fritsch nichts zu tun hat. Das Judentum hat wiederholt behauptet, dass sich Ford sein Buch von Fritsch hatte schreiben lassen. Dies ist unwahr. Im Hammer Verlag, dessen Eigentümer Theodor Fritsch war, erschien bloß die von einem Paul Lehmann hergestellte deutsche Übersetzung des in englischer Sprache verfassten amerikanischen Werkes. Das amerikanische Buch ist die Sammlung einer Anzahl von Artikeln über die Judengefahr. Diese Artikel waren 1919 und 1920 in Fords Blatt »The Dearborn Independent« erschienen. Sie waren nicht von Ford gezeichnet und wahrscheinlich vom Schriftleiter Cameron verfasst worden. Jüdischerseits wurde es vielfach als Kommentar zu den Protokollen bezeichnet. So schreibt der Jude Benjamin Segel in »Die Protokolle der Weisen von Zion«, Seite 23 über das Fordsche Buch, ein sehr ausführlicher und gründlicher Kommentar zu den Protokollen. Da das Judentum und seine Verteidiger fast ihre gesamten Kenntnisse über die Protokolle aus Segels höchst tendenziöser Schrift schöpfen, sprechen auch die Kläger von dem Kommentar von Fritsch. In Wirklichkeit handelt es sich auf Seite 166 um eine Fußnote, und zwar nicht um eine von Fritsch verfasste, sondern um die Wiedergabe eines Berichtes der Pariser Zeitschrift La Vie France. Ich musste dies der Beantwortung der Frage vorausschicken, um die Verwirrungsmethoden der Kläger aufzudecken. Nach La Vie France wurden die Protokolle von Achat Ha'am in hebräischer Sprache verfasst. 1897 wurden sie für den Basler Freimaurerkongress ins Französische übersetzt. Eine Abschrift gelangte durch Ratschkowski, den Chef der russischen Auslandspolizei, an das russische Ministerium des Inneren. Davon fertigte dann Professor Nilus eine russische Übersetzung an, die er 1905 herausgab. In der 15. Auflage der Protokolle beschäftigt sich Theodor Fritsch im Vorwort nur ganz nebenbei mit der Entstehungsgeschichte. Er erwähnt bloß, dass die russische Polizei im Jahre 1901 bei einer Haussuchung das Manuskript in hebräischer Sprache fand, dessen Übersetzung dem Orientalisten Professor Nilus übertragen wurde. Woher er diese Kenntnis hatte, sagt Fritsch nicht. Eine andere Darstellung bietet Gottfried zur Beek. Nach ihm entsandte General Ratschkowski Detektive nach Basel zum ersten Zionistenkongress. Diese stellten fest, dass nach Schluss des Kongresses ein Jude Schriftstücke zu einer Freimaurerloge in Frankfurt bringen sollte. Sie bestachen ihn und veranlassten ihn, die Reise über Nacht in einer Zwischenstation zu unterbrechen. In dieser Nacht wurden die Schriftstücke, soweit es die Zeit erlaubte, abgeschrieben. Die Urschrift war französisch. Die Abschriften sandte dann Ratschkowski nach Petersburg. Die Berichte der Vie France und Beeks widersprechen sich nicht. Sie dürften sich ergänzend der Wahrheit sehr nahe kommen. Beek beschäftigt sich hier nur mit der Art, wie Ratschkowski sich in den Besitz der Protokolle setzte. Selbstverständlich erhielt dieser nur die französische Niederschrift. Die Vie France berichtet ja, dass der ursprünglich hebräische Text für den Kongress ins Französische übersetzt worden war. Ich erwähne dies nur, weil Benjamin Segel auf den Seiten 21 bis 28 seines Buches höchst verwirrende Mitteilungen macht. Hinsichtlich der Behauptung der Vie France, es handelt sich um Nummer 218 vom 31. März bis 6. April 1921, schließt sich Beek der Ansicht, dass Achat Ha'am der Verfasser war, an. Es gibt noch andere Mitteilungen über die Entstehung und Entdeckung der Protokolle. Ich erkläre hiermit die von den Klägern gestellte Frage für ganz überflüssig. Sie hat weder mit dem Gegenstand des Prozesses, ob die Protokolle eine Schundschrift sind, noch mit der Echtheit der Protokolle etwas zu tun. Fest steht nur die eine Tatsache, dass Professor Nilus den französischen Text im Jahre 1901 vom Adelsmarschall Asuchotin erhielt. Dies schreibt Nilus selbst. Wie Suchutin in ihren Besitz gelangte, liegt im Dunkeln. Alle dieses Dunkel betreffenden Berichte beruhen auf verschiedenen Erzählungen und Vermutungen. Das Dunkel aufzuklären wird nie mehr restlos gelingen, weil derjenige, der sich die Protokolle aus jüdischem Besitz verschaffte, offenbar schon gestorben ist, bei seinen Lebzeiten aber absichtlich verschiedenen Gerüchten den Lauf ließ, um selbst nicht entdeckt zu werden. Er hätte sonst den Freimaurertod zu gewärtigen gehabt. Das Dunkel wird umso schwerer zu beseitigen sein, als das Judentum den Prozess um die Echtheit der Protokolle erst begann, nachdem alle Personen, die um ihre Entstehung wissen konnten oder sich seinerzeit mit der Erforschung der Wahrheit beschäftigten, verstorben sind. Ich nenne insbesondere Ratschkowski, General Kurloff, Nilus, Achat Ha'am, Herzl, Nordau, Arthur Trebitsch, Theodor Fritsch, Gottfried Zerbeek, E. Jouin, G. Boutmy, R. Lambelin. Frage 7. Welches ist gemäß der französischen Ausgabe Protokoll de Sage de Sion, traduis directement de Russe, prédécesse d'une introduction par Roger Lambelin, Edition de Begrasset, Paris 1933, der Ursprung der Protokolle? Antwort: Die Frage der Kläger, welches nach Roger Lambelin der Ursprung der Protokolle sei, ist derart undeutlich gestellt, dass man nicht weiß, was eigentlich Gegenstand der Frage ist. Handelt es sich um die wirtschaftlich-politischen Verhältnisse, aus denen heraus die Protokolle entstanden, oder um ihre Herkunft von den Dialogen des Joly, oder um den Basler Kongress, oder um die Nachrichten über den Diebstahl der Protokolle? Ich antworte daher aufs Geratewohl. In der Einleitung, Seite 18, fragt Lambelin selbst: Welches ist somit der Ursprung und die Bedeutung der Protokolle? Lambelin teilt mit, dass die zionistischen Vereinigungen 1897 einen Kongress in Basel hielten und dort die Grundlagen des Eroberungsplanes aufstellten. Die verschiedenen Sektionen des Kongresses hätten ihre Sitzungsprotokolle verfasst, genannt Protokolle, die dazu bestimmt waren, gewissen eingeweihten Personen mitgeteilt zu werden. Er beruft sich ferner auf Professor Nilus, der in der Einleitung seiner Protokollausgabe von 1917 erklärt, dass im Jahre 1901 Alexis Nikolajewitsch Sukhotin, Adelsmarschall von Tschern, Blätter mit Auszügen aus diesen Sitzungsberichten übergab. Ebenso seien die Blätter auch in die Hände von G. Boutmy, des zweiten russischen Übersetzers, gekommen. Darüber, wie Sukhotin in ihren Besitz kam, gäbe es laut Lambelin zwei Ansichten. Nach der einen wurden die Protokolle von der Frau oder Geliebten eines der Eingeweihten abgeschrieben und einem Nichtjuden übergeben, um vor der jüdischen Gefahr zu warnen. Nach der anderen Ansicht seien sie aus einem Geheimschrank der Zionisten in einer Stadt im Elsass gestohlen worden. Beide russischen Übersetzer, betont Lambelin, sind ehrenwerte und streng religiöse Männer. Was die Entwendung der Dokumente aus jüdischen Archiven anbelangt, schreibt Lambelin, so werde sie durch ein Zirkularschreiben des Zionistischen Komitees vom Jahre 1901 bestätigt, in welchem Dr. Herzl die Entwendung beklagt, durch die den Christen die geheimen Protokolle bekannt wurden. Hierzu bemerke ich, dass von diesem Zirkularschreiben als erster Professor Nilus in seiner Protokollausgabe von 1917 Mitteilung machte. Hiernach hat Herzl in dem Rundschreiben erklärt, dass eine gewisse vertrauliche Information entgegen der Mahnung nicht geheim gehalten, sondern ihr eine unerwünschte Publizität gegeben wurde. Ebenso schreibt darüber auch E. Jouin in Le Protocol de Sage de Sion, Paris 1920, Seite 13. Alle bisherigen Mitteilungen der verschiedenen Protokollherausgeber sind, insofern sie den Basler Zionistenkongress betreffen, durch meine Feststellungen überholt. Der Weg jedoch, auf dem die Protokollabschrift vom Basler Freimaurerkongress schließlich zu Boutmy und Nilus kam, ist juristisch nicht beweisbar. Frage 8. Laut Konfrontation der Protokolle mit dem Buche des Nichtjuden Maurice Joly, Dialogue aux enfants entre Machiavel et Montesquieu von 1864, stimmen erhebliche Teile sowohl der Fritzschen Ausgabe der Protokolle wie der Beekschen Ausgabe mit dem Buch von Joly überein. Wie lässt sich diese Übereinstimmung erklären? Antwort: Ich muss gegen diese Art der Formulierung der Frage durch die Kläger ernsten Einspruch erheben. Es ist dieselbe Art, wie sie sich in der Konfrontation der Geheimnisse der Weisen von Zion mit ihrer Quelle Dialogue aux Enfants, Entre Machiavel et Montesquieu, herausgegeben von der Rechtsschutzabteilung Basel des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes, Basel 1933, findet. Es wird dadurch dem Leser oder Zuhörer unwillkürlich der Eindruck erweckt, als wären Fritsch oder Beek diejenigen, die aus den Dialogen die Protokolle fabrizierten. Der Sachverhalt ist folgender. Wie ich im ersten Teil, Kapitel 1, ausführte, gab die erste russische Protokollausgabe der Schriftsteller G. Budmi 1901 heraus. 1905 erschien dann die Ausgabe des Professor Nilus. Alle deutschen, französischen, englischen und so weiter Übersetzungen beruhen auf der Nilus-Ausgabe. Erst Ende 1919 wurden die Protokolle in deutscher und englischer Übersetzung herausgegeben. Die deutsche Ausgabe von Gottfried zur Beek unter dem Titel »Die Geheimnisse der Weisen von Zion« erschien in Charlottenburg 1919 und war eine Übersetzung der Nilus-Ausgabe von 1911. Die englische Ausgabe erschien bei Spottiswoode and Eyre in London 1919 und beruhte auf der Nilus-Ausgabe von 1905, deren einzig bekanntes Exemplar sich im Britischen Museum befindet. Diese englische Übersetzung übertrug Theodor Fritsch ins Deutsche und veröffentlichte sie unter dem Titel »Die zionistischen Protokolle«. Wenn daher gefragt wird, wieso es zu erklären ist, dass erhebliche Teile der Protokollausgaben von Beek und Fritsch mit den Dialogen des Joly übereinstimmen, kann darauf nur geantwortet werden, weil sie Übersetzungen der russischen Protokollausgaben des Nilus sind. Beek und Fritsch an sich haben mit Joly überhaupt nichts zu tun. Als sie ihre Übersetzungen herausgaben, wussten sie nichts von Joly und von dem Zusammenhang der Protokolle mit den Dialogen. Aber auch dem Professor Nilus war dieser Zusammenhang niemals bekannt. Nach seinen eigenen Mitteilungen, die seine Ausgaben enthalten, hat er ein Paket Blätter vom Adelsmarschall A. Suchotin erhalten, auf denen die Protokolle in französischer Sprache geschrieben waren. Seine Arbeit bestand nur in der Übersetzung des französischen Textes in das Russische. Frage 9. Liegen Beweise dafür vor, dass die Protokolle in Russland aus politischen Erwägungen entstanden sind, und zwar auf Veranlassung der reaktionären Kreise? Antwort: Nein. Dafür liegen auch nicht die geringsten Beweise vor. Ich verweise auf den ersten Teil, Kapitel 8, 1, wo selbst ich die diesbezüglichen Behauptungen von Strack, der Times und Segel anführte. Segel hat sich über diese Frage am eingehendsten geäußert. Wie in geradezu allen anderen Belangen sind seine Behauptungen auch in dieser Beziehung falsch, tendenziös und durch nichts beweisbar. Im ersten Teil, Kapitel 8, 1, habe ich den Beweis dafür geführt, dass das zaristische Russland mit der Verfassung der Protokolle nichts zu tun haben konnte, denn erstens ließ man es ruhig geschehen, dass die Ausgaben von Budmi und Nilus von unsichtbaren Händen beseitigt wurden. Zweitens, Nilus selbst klagt, dass es ihn ungeheure Schwierigkeiten kostete, die ihm 1901 zugekommene Schrift endlich 1905 zu veröffentlichen. Drittens, Segel teilt auf Seite 202 selbst mit, dass die Protokolle bis 1920 in Russland überhaupt nicht bekannt wurden. Viertens, die Protokolle sind ein unvollständiges Werk, ein Torso, welcher Mangel nur durch die Art, wie sie entwendet wurden, erklärlich ist, wobei dieser Mangel gleichzeitig die Annahme ausschließt, dass sie von irgendwelchen russischen Faktoren als Memorandum für den Zar oder die Regierung verfasst worden wären. Das einzige Beweismittel auf jüdischer Seite ist die Verdächtigung des bereits gestorbenen Generals Radschowski und seiner ebenfalls gestorbenen Mitarbeiter. Nachträglich zerrt man Ratschkowskis Ehre in den Kot und macht aus einem Wehrlosen einen routinierten Fälscher. Mit der ehrenvollen Aufgabe, ihn zum Sündenbock zu machen, wurde erstmalig die sehr brauchbare Fürstin Radziwill betraut. B. Inhalt der Protokolle. Frage 1. Bedeutet die Erklärung des Bibliothekars vom Britischen Museum in London, dass sich ein Exemplar des Buches des Nilus in der Auflage von 1906 in der Bibliothek befindet, irgendeine Annahme für die Wahrheit des Inhaltes? Antwort: Nein. Ich betrachte diese Frage als ein Ablenkungsmanöver. Vor allem stelle ich fest, dass die Klägerschaft eine unrichtige Angabe machte. Die bezügliche Nilus-Ausgabe erschien nämlich nicht 1906, sondern 1905. Im Jahre 1906 wurde diese Ausgabe im Britischen Museum eingereiht. Hierüber habe ich im ersten Teil berichtet. Der dort besprochene Vorfall veranlasste später den Pastor Münchmeier in London nochmals anzufragen. Die Antwort des Bibliothekars vom Jahre 1928 nahm Beek in fotografischer Wiedergabe in sein Buch auf mit dem Zusatze: Beweisstück über das Vorhandensein der zionistischen Protokolle im Britischen Museum zu London. Dies der ganze Sachverhalt, der durch die Frage der Klägerschaft auf ein falsches Geleis verschoben wird. Denn die Erklärung des Bibliothekars bezieht sich nur auf das Vorhandensein des Buches und beweist selbstverständlich nichts für die Wahrheit seines Inhaltes. Die Klägerschaft fragt aber in einer Art, dass der Uneingeweihte überzeugt sein muss, dass die beklagte Seite aufgrund der Antwort des Bibliothekars die Wahrheit des Inhaltes behauptet hätte. Frage 2. In der 15. Auflage der zionistischen Protokolle von Fritsch ist auf Seite 5 eine amtliche Bescheinigung abgebildet, die die Echtheit der Übersetzung eines Zeitungsartikels bescheinigt, der in der schwedischen Zeitung Nation erschienen ist. Ist nicht anzunehmen, dass Fritsch damit den Zweck verfolgte, beim Leser den Anschein zu erwecken, als würde sich diese Bescheinigung auf die Echtheit der Protokolle beziehen? Antwort: Nein. Die notarielle Bescheinigung bezieht sich nur darauf, dass der von Fritsch veröffentlichte deutsche Text inhaltlich mit dem schwedischen Zeitungstext übereinstimmt. Es wird nur die Richtigkeit der Übersetzung bestätigt. Die Frage versucht, Fritsch die Absicht zu unterstellen, beim Leser den Anschein zu erwecken, als würde die Bescheinigung die Echtheit der Protokolle bestätigen. Aus dem Vorworte von Fritsch kann dies nicht im geringsten befolgert werden. Er erklärt deutlich, dass wir nunmehr aufgrund des schwedischen Artikels die Bestätigung der Echtheit der Protokolle besitzen. Das heißt, er findet die Echtheit der Protokolle bestätigt durch die Rede des Oberrabbiners Dr. Ehrenpreis. Er erklärt aber mit keinem Worte, dass die Echtheit der Protokolle durch den Notar bestätigt sei. Die Fragestellung ist ganz von talmudischer Rabulistik beeinflusst. Fritsch hat nur den von der schwedischen Zeitung veröffentlichten Artikel verlautbart und im gleichen Sinne kommentiert wie diese Zeitung. Ich muss an dieser Stelle den Versuch schärfstens und mit Empörung zurückweisen, den verstorbenen Theodor Fritsch im Grabe noch zu schmähen. Wer das Glück hatte, Fritsch zu kennen und der Ehre teilhaftig wurde, Fritsch seinen Freund nennen zu dürfen, weiß, dass es keinen klarblickenderen, selbstloseren und edleren Menschen je gegeben hat. Fritsch kannte nur ein Ziel, das Glück seines und aller arischen Völker. Zur Angelegenheit selbst sei bemerkt, dass sich die Voraussage Herzls allerdings 20 Jahre vor dem Weltkrieg ereignete, also nicht mit dem Basler Kongress von 1897 zusammenhängen kann, wie die Rede des Dr. Ehrenpreis den Anschein erwecken muss. Ich verweise diesbezüglich auf den ersten Teil Kapitel 8 und wiederhole in Kürze: Die amerikanisch-jüdische Zeitung Jewish News veröffentlichte am 19. September 1919 einen Artikel unter der Aufschrift »Die Propheten sprechen«. Darin wird eine Rede des Zionisten Max Nordau, die dieser in Paris 1903 in vertraulichem Kreise hielt, wiedergegeben. Unter anderem sagte Nordau: »Denn Herzl weiß, dass wir am Vorabende einer furchtbaren Krise stehen, die die ganze Welt erfassen wird. Vielleicht bald wird eine Art Weltkongress zusammentreten müssen. Gestatten Sie, dass ich Ihnen folgende Worte sage. Herzl, der Zionistenkongress, der englische Vorschlag über Uganda, der künftige Weltkrieg, die Friedenskonferenz Palästina. Voller Wortlaut bei Ejouan, Le Péril Judéo-Maconique, 5. Band, Paris 1925, Seite 10. Auf diese Weissagung des Zionisten und Freimaurers Herzl beziehen sich die Ausführungen des Dr. Ehrenpreis. Die Weissagung, wer könnte es heute leugnen, hat sich erfüllt. Der Weltkrieg und die Friedenskonferenz haben den Juden Palästina verschafft, das nach allen Aussprüchen der Juden, von der Bibel bis in die heutige Zeit, der Mittelpunkt des ihnen von ihrem Nationalgott und den Propheten versprochenen Weltreiches sein wird. Das gleiche Ziel verfolgen die Alliance Israélite Universelle, die Protokolle, die Internationale Vereinigung ernster Bibelforscher und die Freimaurerei. Und indem Dr. Ehrenpreis von einem im Voraus festgelegten Ziel, von einem nunmehr erfolgten Zusammenschluss des gesamten Judentums und einem neuen Blatt in der Geschichte Israels spricht, huldigt er keinem anderen Gedanken, als ihn die Protokolle und die genannten Organisationen vertreten. Daraus folgert Fritsch nicht zu Unrecht, dass durch die Worte des schwedischen Oberrabbiners die Wahrheit des Inhaltes der Protokolle und damit ihre Echtheit bestätigt wird. Frage 3. In den Protokollen werden Juden und Freimaurer als gemeinsam Verschworene hingestellt. Ist den Experten bekannt, ob es nicht in Deutschland Freimaurerlogen gab, die sogar antisemitisch eingestellt waren? Und wenn ja, wie lässt sich dieser Widerspruch erklären? Antwort: Schon durch die Formulierung dieser Frage scheint beabsichtigt zu sein, es als gegebene Tatsache hinzustellen, dass es in Deutschland antisemitisch eingestellte Freimaurerlogen gebe. Weder die große Loge von Preußen, Royal York, genannt zur Freundschaft, noch die große Landesloge der Freimaurer von Deutschland, Berlin, noch die große Nationalmutterloge, genannt zu den drei Weltkugeln, Berlin, sind antisemitisch eingestellt. Es gibt auf der ganzen Welt und insbesondere auch in Deutschland keine antisemitische Loge. Man kann in der Freimaurerei nur drei Gruppen unterscheiden. Erstens Logen, die nur mosaische Juden aufnehmen, wie zum Beispiel der Bnei Bris-Orden. Zweitens Logen, die sowohl Juden als auch Nichtjuden aufnehmen, zum Beispiel die Alpina in der Schweiz. Und drittens Logen, die nur Christen aufnehmen, gleichgültig, ob es sich um arische Christen oder um getaufte Juden handelt. Die nähere Beantwortung der Frage ist im ersten Teil, Kapitel 13, enthalten. Frage 4. Mit welchem Recht wird eine gemeinsame jüdische Weltregierung mit einheitlichen Zielen und einheitlicher Willensbildung angenommen, wo doch zwischen kapitalistischen und proletarischen Juden, religiös, liberal und gesetzestreuen Juden, Zionisten und Antizionisten, innerhalb des Zionismus zwischen religiösen Zionisten, den Misrachi, und Revisionisten, zwischen ansässigen und eingewanderten Juden teilweise größte Feindschaften bestehen? Antwort: Das Vorhandensein von religiös und politisch sich gegenseitig bekämpfenden Parteien beweist nichts gegen das Vorhandensein eines gemeinsamen Willens gegen einen gemeinsamen Feind. Bei allen Völkern und in allen Staaten bestehen die verschiedensten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Gruppen, die sich leidenschaftlich bekämpfen und oft mit größter Feindschaft verfolgen. Und doch verhindern diese Gegensätze es nicht, dass im Kampfe gegen einen äußeren Feind alle einheitliche Angriffs- und Abwehrfront bilden. Die Schweiz besteht aus verschiedenen Völkern, aus kapitalistisch und proletarisch eingestellten Parteien, aus religiösen Gemeinschaften verschiedener Richtung, und wenn die Gegensätze gelegentlich noch so scharf aufeinander prallen, besteht doch ein alle umfassendes Band und ein einheitliches Ziel, die Liebe zum Vaterland. Warum man gerade aus den Parteiungen der Juden auf die Unmöglichkeit einer obersten Leitung mit einheitlichem Ziele schließen soll, ist nicht verständlich. Wie bei allen anderen Völkern bilden die inneren Parteiunterschiede auch bei den Juden keinerlei Hindernis für eine einheitliche Willensbildung im Kampfe gegen das Nichtjudentum. Im Übrigen findet diese Frage im Teil 1, Kapitel 7 über das internationale Zusammenspiel des Judentums ihre Beantwortung. Frage 5. Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass der Gedanke, der in den Protokollen enthalten ist, nämlich derjenige eines jüdischen Komplottes unter Mitwirkung des Freimaurertums, zurückzuführen ist auf das Werk des sogenannten Sir John Radcliffe, der in seinem Roman Biarritz einen Oberrabbiner auf dem jüdischen Friedhof in Prag eine Rede halten lässt? Antwort: Auch diese Frage ist bewusst abwendig. Ich müsste denn annehmen, dass der Klägerschaft der Sachverhalt unbekannt ist. Selbstverständlich ist nämlich der Gedanke eines Komplottes nicht auf den Roman Biarritz zurückzuführen. Erstens ist in dem in Betracht kommenden Kapitel auf dem Judenfriedhof in Prag mit keinem einzigen Worte, auch nicht gedanklich, von der Freimaurerei die Rede. Zweitens habe ich bereits im ersten Teil, Kapitel 6, erschöpfend nachgewiesen, dass die Protokolle einzig und allein auf den Dialogen Jolies, nicht aber auf dem Roman Biarritz beruhen. Auch diejenigen Ausführungen, die nicht aus den Dialogen entnommen wurden, wurden dem Romane nicht entlehnt. Die Zusammenhänge zwischen Freimaurerei und Judentum sind im ersten Teil, Kapitel 13, behandelt. Frage 6. Besteht, abgesehen davon, dass inhaltlich verschiedene Stellen der Protokolle mit dem Pamphlet von Joly übereinstimmen, nicht auch in der Form der Wiedergabe der Gedanken in beiden Werken eine Ähnlichkeit? Antwort: Die Frage beweist, dass die Kläger entweder keine Ahnung von dem Zusammenhang beider Werke haben oder ihre wahre Kenntnis nicht zugeben wollen. Denn die Protokolle stimmen nicht bloß an verschiedenen Stellen mit den Dialogen überein, sondern sind zum weitaus größeren Teile den Dialogen entnommen. Zahlreiche Sätze, nicht bloß verschiedene Stellen, sind geradezu wörtlich übersetzt. Die Gegenüberstellung der beiden Werke im dritten Teil liefert hierfür den Beweis. Die Wiedergabe der Gedanken ist überraschend ähnlich. Es sind ganz seltene Fälle, in denen der Protokollverfasser eine andere Ansicht vertritt. Nur soweit der Protokollverfasser die Dialoge nicht ausnutzte, entwickelt er seine eigenen Anschauungen. Über den inhaltlichen Zusammenhang beider Werke schreibt die Rechtsschutzabteilung Basel des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes in ihrer 1933 herausgegebenen Konfrontation: Die sogenannten Protokolle folgten zeitlich dem Werke von Joly nach. Die Änderungen sind geringfügig. Immer aber dort, wo Joly den Machiavell Napoleon von sich als dem Diktator sprechen lässt, setzt der Fälscher den Ausdruck »wir« oder »die Juden« oder »unsere Weisen«. Siehe diesbezüglich 1. Teil, Kapitel 3, 11. Während daher der Schweizerische Israelitische Gemeindebund, der als Kläger im Berner Prozess auftritt, in seiner Konfrontation den Eindruck erwecken muss, dass die Protokolle den Dialogen geradezu ganz entsprechen, da die Änderungen nur geringfügig seien und der Ersatz des Wortes durch einen anderen Ausdruck genügte, aus den Dialogen die Protokolle herzustellen, stellt eben dieser israelitische Gemeindebund eine Frage in einer Fassung, die vor Gericht den Eindruck erzeugen muss, dass nur verschiedene Stellen übereinstimmen. In seiner Konfrontation nennt übrigens der Bund Jolies Buch Werk. In seiner Frage nennt er es Pamphlet. Joly selbst schreibt in seinem Vorwort: Es handelt sich hier weder um eine Schmähschrift noch um ein Pamphlet. Frage 7. In den Protokollen ist von dem Panama-Skandal die Rede und dem Präsidenten, der dadurch kompromittiert ist. Es handelt sich dabei um den französischen Präsidenten Émile Loubet. Dieser kam aber erst am 19. Februar 1899 zur Regierung. Wie ist dieser Widerspruch zu lösen, nachdem die Protokolle schon im Jahre 1897 entstanden sein sollen? Antwort: Dieser Widerspruch ist damit zu lösen, dass die Klägerschaft von einer falschen, auf das irreführende Buch Benjamin Segels zurückzuführenden Voraussetzung ausgeht. In den Protokollen ist von dem Panama-Skandal die Rede und nicht ein Wort von Loubet. Dies hat nur Herr Segel hineingelegt, dessen Wahlspruch zu sein scheint: Im Auslegen seid frisch und munter. Legt ihr's nicht aus, so legt was unter. Auch der erste Satz der Frage ist derart gestellt, um zur Person Loubets gelangen zu können. Im Protokoll 10.14 wird nämlich empfohlen, für die Wahl solcher Präsidenten zu sorgen, deren Vergangenheit ein Panama aufweist. Es ist also in den Protokollen nicht die Rede von dem Präsidenten. Während das Protokoll ganz allgemein lautet, ist die Frage bestrebt, auf einen bestimmten Präsidenten hinzuführen. Ich hoffe, dass das Gericht eine solche Fragestellung entsprechend würdigt. Ich verweise auf meine erschöpfende Darstellung im ersten Teil, Kapitel 4.4, woraus hervorgeht, dass der Panama-Skandal bereits 1889 begann und der erste Prozess bereits 1893 beendet war. Und dass schon seither, also lange vor 1897, Panama ein geflügeltes Wort geworden war. Frage 8. Im Weiteren steht in den Protokollen, dass als letztes furchtbares Mittel für die Waisen von Zion die Möglichkeit bestehe, mittels Stollen der Untergrundbahnen ganze Städte und die Nichtjuden mit ihrem Hab und Gut in die Luft zu sprengen. Wie ist ein derartiger Programmpunkt zu bewerten? Antwort: Dieser Programmpunkt ist nach der Tatsache zu bewerten, dass Joly selbst in seinen Dialogen für Anwendung alleräußerster Terrormaßnahmen eintritt. Die Stelle findet sich im Protokoll 9.14 und entspricht den Ausführungen Jolys auf Seite 88 seines Buches. Es ist dort die Rede von der Unterdrückung der letzten Widerstände gegen einen Usurpator. Machiavell sagt: Nun ist der Augenblick gekommen, einen Schrecken einzujagen, der die ganze Bürgerschaft trifft und selbst die tapfersten Herzen lähmen wird. Montesquieu wendet ein: Was willst du machen? Du sagtest mir doch, dass du Blutvergießen vermeiden wirst. Worauf Machiavell erwidert: Hier handelt es sich nicht um falsche Humanität. Die Gesellschaft ist bedroht, sie befindet sich im Zustande gerechter Verteidigung. Frage mich nicht, was geschehen wird. Es ist notwendig, dass die Herzen ein für allemal erstarren und die Angst sie erweicht. Der wesentliche Inhalt ist somit bei Joly und vom dem Protokollverfasser der gleiche. Nur, dass letzterer beispielsweise ein Terrormittel anführt, die Sprengung der Untergrundbahnen, ein Mittel, das gewiss, wie Joly sagt, die tapfersten Herzen lähmen und sie ein für allemal erstarren lassen würde. Der jüdische Klassiker für Protokollgeschichte, Benjamin Segel, erklärt auf Seite 116, dass der Protokollverfasser ein solches Zeug nur im Zustande der Besoffenheit schreiben konnte, dass Joly nur an die Blutbäder dachte, die Napoleon nach seinem Staatsstreich anrichtete, und dass die scheußliche Vision von den Untergrundbahnattentaten 1896 und 1897 auch der kühnsten Spitzenfantasie nicht kommen konnte. Segel schreibt wörtlich: Keinem Menschen wäre es in jenen Jahren eingefallen, dass bald alle Hauptstädte der Welt von Stollen und Untergrundbahnen durchzogen sein werden. Erst 6 oder 7 Jahre später, nachdem 1903 die Berliner Untergrundbahn eröffnet wurde, konnten Sanguiniker vermuten, dass alle Hauptstädte der Welt diesem Beispiele folgen werden. Bis heute aber ist das nicht der Fall und die Goyim dürfen vorläufig ruhig schlafen. Aus Segels Worten muss man also den Eindruck haben, dass es 1897 noch keine Untergrundbahn gab, dass die erste Bahn in Berlin 1903 eröffnet wurde und dass die anderen Hauptstädte diesem Beispiel erst folgen werden. Ich entnehme aus Weltreich und Technik von Arthur Fürst, Verlag Ullstein 1924, dass schon 1863 die Londoner Untergrundbahn eröffnet wurde, dass schon in den 70er Jahren Projekte über eine Stadtbahn in Wien mit teilweise unterirdischer Führung verhandelt wurden, dass ein diesbezügliches Gesetz am 12. Juli 1892 beschlossen und mit dem Bau der Wiener Bahn am 16. Februar 1893 begonnen wurde, dass ferner die Mercury-Tunnelbahn in Liverpool 1866 eröffnet wurde, dass bereits 1895 die Tiefbaufirma Holzmann und Co. mit dem Bau der Treptower Teilstrecke der Berliner Untergrundbahn begann, dass die Untergrundbahn in Budapest 1896 zur Millenniumsausstellung bereits fertiggestellt war, dass schließlich die Vorarbeiten für die 1900 eröffnete Pariser Untergrundbahn schon lange vor 1897 begonnen hatten. Gerade die Projektierung und der Bau solcher Bahnen in den Jahren vor 1897 veranlasste den Protokollverfasser, diese neue technische Errungenschaft in sein Zerstörungsprogramm aufzunehmen. Heute würde der Protokollverfasser von Vergasung und von Todesstrahlen sprechen, weil gerade diese Terrormittel gegenwärtig die Fantasie lebhafter anregen. Siegel fälscht in unverfrorenster Weise Tatsachen. Sein Buch ist das übelste jüdischer Literatur. Man könnte es die gewissenloseste Verfälschung der Protokolle nennen. Ich bedauere, dass Herr C.A. Losli in seinem Werk über die zionistischen Protokolle »Die schlimmen Juden« auf Seite 34 gerade Segels Buch allen, die sich über die Fälschung der Protokolle unterrichten wollen, empfiehlt und auf Seite 166 sogar so weit geht, die Beweisführung Segels eine vorbildlich gründliche zu nennen. Zur Frage selbst bemerke ich noch, dass nach der von dem Juden Dr. Goldenstein, Botschaftssekretär der Sowjetgesandtschaft in Wien, organisierten und am 16. April 1925 durchgeführten Sprengung der Kathedrale von Sofia der seitens der Kläger beanstandete Programmpunkt der jüdischen Weltmachtterroristen als durchaus im Bereich praktischer Möglichkeit liegend zu bewerten ist. Frage 9. Ist zusammenfassend aus dem oben Gesagten nicht eindeutig erwiesen, dass die Protokolle unecht, gefälscht sind, in dem Sinne, dass sie weder kulturelle, noch gesellschaftliche, noch wirtschaftliche Ziele des Judentums zum Ausdruck bringen? Antwort: Nein, das ist nicht erwiesen. Die Frage ist im Übrigen sehr vorsichtig formuliert, insofern als nur von kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zielen gesprochen wird. Dem allerwichtigsten Ziele, dem politischen, ist ausgewichen. Hinsichtlich der näheren Beantwortung der Frage muss ich auf die Ausführungen meines Gutachtens erster Teil verweisen.